Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Immer noch sind wir auf der Road, immer noch sind wir in Europa, was die Weeklies angeht. Ja, und soll ich es so sagen, immer noch sind Chris und ich noch nicht so richtig entflammt, was diese Road to WrestleMania angeht. Zumindest für mich kann ich es deutlich sagen. Mit Chris habe ich mich im Vorfeld kurz nur abgestimmt, ganz bewusst nur kurz, denn wir wollen über zwei Aspekte heute ausführlicher sprechen. Und deswegen haben wir die Absprache im Vorfeld ganz bewusst sehr knapp gehalten. Was sind diese beiden Aspekte? Es geht, man hätte es nicht gedacht, um Wrestler. Eine Wrestler-Person ist männlich, eine ist weiblich. Die eine ist bereits Gegenstand der Show, nämlich John Cena. Da haben wir letzte Woche ja schon auch unausgetauscht im Vorfeld uns mit dem Anfangssegment von Raw ja darüber unterhalten. Und das wollen wir diesmal wieder machen. Chris und ich haben uns wieder mit keiner Silbe über das Raw-Cena-Anfangssegment ausgetauscht und wollen das dann entsprechend quasi ungespoilert jetzt wieder machen. Die andere Person, um die es geht, ist weiblich. Bei WWE ist sie unter dem Namen Paige lange Zeit bekannt gewesen. Bei AEW war sie bis vor ganz kurzer Zeit. Und Nu ist natürlich Clickbait-mäßig, aber vielleicht auch tatsächlich gar nicht so fernab von der Realität, die Frage aufgekommen, ob sie wieder zurückkommt. Also das ist das zweite große Thema, das wir auch voranstellen wollen. Paige zurück bei WWE. Und damit, glaube ich, haben wir das Programm für diese Woche einigermaßen umrissen. Und deswegen wollen wir gar nicht viele Worte im Vorfeld machen. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Die Zeit vergeht so schnell. Mir kommt so vor, als hätten wir erst vor ein, zwei Tagen miteinander eine Folge aufgenommen. Aber umso schöner, dass wir uns wieder hören. Und ja, ich freue mich auf die Ausgabe und bin gespannt, ob wir Paige mit vielen anderen schon bald bei WWE sehen werden. Ja, jetzt hat mich Chris so faszinierend überrumpelt, weil ich dachte, Chris macht jetzt unter einer halben bis dreiviertel Minute macht er seinen Einstiegsmonolog quasi gar nicht. Ich war schon dabei, Clickbait-mäßig die Überschrift für unseren Podcast zu verfassen. Und da hat er mich quasi auf kaltem Fuß erwischt. Sagt man das auf kaltem Fuß? Eigentlich nicht, ne? Auf dem falschen Fuß, sagt man genau. Auf dem falschen Fuß hat er mich kalt erwischt. Und ja, deswegen habe ich jetzt schon wieder den verbalen Ball zugespielt bekommen. Und dann nehme ich ihn doch auch gerne auf. Ja, wir haben es einleitend gesagt. Chris hat es eben auch schon überleitend gesagt. Die Zeit von Paige bei AEW ist vorbei. Und das breakte gestern, wenn ich richtig informiert bin. Zumindest haben wir es breaking gemacht, dass Saraya jetzt durch ist mit AEW. Und wenn man sich so anguckt, wie die Begleitumstände sind, dann klingt das alles, wie soll ich sagen, standardprofessionell. Paige hat dann über Twitter einen Post abgesetzt, oder ehemals Twitter, jetzt Ex, einen Post abgesetzt, der sich wie ja, eine Standardfloskel liest, wie gesagt. Da sagt sie, ja, das war's jetzt mit AEW, ist auf übrigens auch gegenseitig, also besser kann man eine Trennung in einer schlechten Beziehung auch nicht irgendwie einem Kumpel erzählen. Ja, es beruht auf Gegenseitigkeit. Das heißt, okay, es beruht vielleicht doch nicht auf Gegenseitigkeit, weil diejenige Person, die Gegenseitigkeit betont, ist meistens die nicht so gegenseitig damit drauf war. Aber hier könnte es tatsächlich sein, dass Paige auch durchaus cool damit ist. Denn, ja, darüber reden wir gleich, warum sie vielleicht cool damit ist. Auf jeden Fall, bleiben wir bei den Fakten, hat Paige über Ex verlauten lassen, dass alles cool ist, dass sie mit AEW überhaupt keine Probleme hatte. Im Gegenteil, sie sprach von Liebe in Bezug auf ihre Zeit bei AEW und sprach auch von einer gewissen Magie, die dort herrschte. Und auch mit Toni war alles klasse, AEW war klasse, sie war dankbar und hatte Glück gehabt, ein Teil dieser großen Familie zu sein, so hat sie auch schön gesagt. Also das ist eine Nachricht, wie man sie haben möchte, wenn man sozusagen eine Company verlässt. So, jetzt kann man sich fragen, warum? Also Paige ist ja nun Licht sag ich mal, unbekannt dafür, eventuell so eine kleine, dievenhafte Skandalnudel zu sein. Sie hat ja auch also da sind ja auch in der Vergangenheit interessante Videos aufgetaucht, wo, glaube ich, Xavier Woods dabei war und ich glaube, Brian Maddox war auch dabei. Heißt der Brian Maddox? Ich weiß das gar nicht. Chris, weißt du es? Wie hieß, weißt du, von wem ich gerade spreche? Ich glaube, du hast den Namen richtig gehört. Na, wunderbar. Ja. Der ist ja schon so lange her, deswegen war ich da gar nicht mehr so richtig im Bild. Wo sie sich körperlich ertüchtigen, das kann man sehen. Sie war dann mit Alberto El Rio, Alberto El Patron, auch in einer, ja, sag ich mal, interessanten Beziehung. Also jenseits des Rings ist sie, ich will jetzt nicht sagen, so ein kleines Problem-Child, aber sie, also es geht ihr nicht immer gut und sie ist für Skandale auch immer zu haben. Wenn ihr es genau nachlesen wollt, sie hat ja auch gerade entsprechend ein Buch gepusht, das jetzt die ganze Geschichte so ein bisschen erzählt. Und wenn ihr es ein bisschen kitschiger haben wollt, dann guckt ihr Filme mit The Rock, die auch etwas über Paige zu tun haben oder mit ihr zu tun haben. Haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über, ich glaube, Fighting with My Family heißt der Film. So, also wenn eine solche, in Anführungszeichen, Skandalnudel, das meine ich jetzt auch überhaupt nicht böse, denn Paige ist eben, wie Paige ist, zumindest nach dem, was wir so wissen, wie sie wirklich ist, weiß natürlich keiner von uns. Deswegen müssen wir uns an dem orientieren, was das platte Abbild in den öffentlichen medialen Darstellungen betrifft. Aber wenn Paige jetzt, die auch durchaus anders öffentlich agieren könnte, wenn sie aber jetzt so freundlich reagiert, dann mag das Gründe haben. Grund 1 könnte sein, ja, sie ist eigentlich ziemlich cool mit der Situation. Grund 2, sie ist vielleicht nicht so cool mit der Situation, will es aber entsprechend cool aussehen lassen, weil sie vielleicht noch was vorhat. Die Frage, ja, was könnte sie denn vorhaben? Ja, die drängt sich auf. Denn bei WWE war Paige eigentlich lange Zeit ziemlich hot. Sie wurde sehr intensiv gepusht, war, glaube ich, sogar die erste NXT Women's Championess, war dann auch, nachdem sie im Main Roster war, auch sehr schnell Women's Champion, hatte mit Divas Champion war es dann noch, hatte mit AJ Lee interessante Fäden. This is my house war eine Catchphrase, die sie auch sehr häufig durch die Gegend gebrüllt hat. Das fanden die Fans auch ganz gut. Ihr Theme-Song ist eigentlich auch mega, kann man sagen. Das war so die Theme-Song WWE-Hochzeit. Das heißt, wenn dieser Theme-Song irgendwann, wo auch immer, WrestleMania, irgendwie ertönen sollte, wird das einen Pop ohne Gleichen geben. Da bin ich mal ziemlich sicher. So, also es könnte sein, dass das in ihrem Plan steht. Dass das so sein könnte, kann man auch dadurch erkennen, dass Paige sich selbst anbietet wie saures Bier. Also sie sagt ja medial auch, ja, also WWE, also die haben mich groß gemacht, mit denen bin ich auch immer noch also voller Dankbarkeit verbunden. Und also wenn es da irgendwas gibt, was ich für die Company tun kann, dann können wir über alles reden. Also so spricht man eigentlich nicht, wenn man irgendwie seinen Marktwert noch pushen will. Dann sagt man, also nee, ich bin glücklich, WWE war gut, aber ich habe also gar keine Intention, da vielleicht wieder zurückzugehen. Klammer auf, gebt mal ein gutes Angebot rüber, Klammer zu. Also da ist der Weg schon ziemlich deutlich, zumindest auf Seiten von Paige Richtung WWE vorgegeben. Die Frage jetzt, Chris, was könnte uns erwarten, wenn es WWE wird? Zur Erinnerung, Paige hatte jahrelang keine Ringfreigabe bei WWE. Paige hatte auch bei AEW immer viele Pausen, verletzungsbedingt. Paige war auch nachher wrestlerisch, vorsichtig gesagt, nicht mehr die allererste Geige, eher so Midcard. Und sie war auch wrestlerisch vom In-Ring-Potential auch nicht die allererste Geige. Deswegen, Chris, eine zweigeteilte Frage. A, wie wahrscheinlich könnte ein WWE-Comeback sein? Und B, wenn es soweit käme, was würde uns das wrestlerisch überhaupt bringen? Ja, zunächst, vor Vollständigkeitshalber, ich glaube, es war doch Brad Maddox, nicht Brian, damit die Kommentare sich in Zaun halten. Deswegen. Genau, Brad, ja, vielen Dank. Ja, du hast schon viel angesprochen. Ich habe kurz nachgesehen, weil es mich interessiert hat. Die Frau ist 32, also super jung noch, möchte ich mal behaupten, nachdem sie so alt ist wie ich. Und deswegen unglaublich, was sie auch schon hinter sich hat. Also ich glaube schon, dass der Weg zur WWE sich geöffnet hat. Die Zeiten dort haben sich verändert und ich denke, sie hat sich auch verändert. Und unabhängig davon, was sie noch im Ring drauf hat, ich denke, es zeigt, dass WWE vielschichtig jetzt solche Leute einsetzen kann, nachdem man ja mittlerweile auch so diese ganzen Pre-Show Panels hat, man hat Podcasts, man hat NXT, man hat viele Valets und da kann man sie entsprechend sehr gut einsetzen, nachdem du eh schon gesagt hast und ihre Vergangenheit sehr zu viel Geschichte auch schon bei WWE geschrieben und dieser Theme-Song, der wirklich gut ist tatsächlich, allein würde, glaube ich, die Fans sehr besänftigen. Ich glaube, da braucht es nicht mal so ein langfristiges In-Ring-Comeback. Ich denke, man macht es ja auch mit CM Punk sehr, sehr gut, indem man ihm so ein paar Matches im Jahr gibt. So könnte man es eventuell mit ihr machen, sofern dann natürlich eine Freigabe immer noch besteht. Ich muss sagen, bei ihr, ihre Nackenverletzung war ja, was ich gelesen habe, trotzdem irgendwie komplett anders als die von Daniel Bryan, Bryan Danielson, wie auch immer, und auch Edge tatsächlich. Und deswegen müsste man sich das anschauen. Aber ich habe leider bei AEW echt, da bin ich komplett draußen und habe nur ein bisschen reingelesen, was unsere Kollegen aus dem Team gesagt haben. Und offenbar hat man da gemerkt, dass es wohl starmäßig oder wie auch immer man Star dort definiert, nicht langt. Und deswegen hat man den Vertrag jetzt auch nicht verlängert. Trotzdem habe ich so das Gefühl, WWE wird das aufnehmen. Ich denke mal, dass sie jetzt nicht die allergrößten Gehaltsvorstellungen haben darf. Sie ist jetzt, glaube ich, kein Cody Rhodes, wo sie sich ein Jahr WWE Championship Regentschaft oder Women's Championship Regentschaft draufschreiben lassen kann. Oder wann sie heel turnt. Dennoch glaube ich schon, zum Beispiel bei NXT kann man sie vielleicht mal als GM oder so einsetzen, falls Ava mal nicht mehr will. Valet oder eben ein paar Matches, deswegen glaube ich schon, dass sie da zur WWE zurückkehren wird. Und was das bedeutet, ja, ich glaube einfach so ein weiteres Zeichen, dass man groß ist und dass am Ende alle quasi zurückkommen. Ich denke schon noch, unabhängig ob Vince oder Triple H dort sind, ich glaube, das Ego fühlt sich daraufhin natürlich immer wieder, wenn da Superstars zurückkommen. Ich denke, die Vignetten für Aleister Black laufen mittlerweile, Rusev wird ziemlich sicher auch zurückkehren, dann Page und wer weiß, wer dann noch danach dazukommt. Also ich denke, WWE wird das sicher alles auch Machtdemonstration sich nicht nehmen lassen. Und wie du schon gesagt hast, auch wenn das jetzt irgendwas, ich werde es nicht mal als negativ darstellen, sie bietet ihre Dienste entsprechend auch an. Und irgendwo würde es mich so für sie freuen, weil Page, sie war ja irgendwo auch so der Türöffner für eine andere Ära von Frauenwrestling, um ehrlich zu sein. Auch wenn Stephanie in den Geschichtsbüchern als die Frau aufgeführt wird, die Women's Revolution quasi aufgesetzt hat. Aber Paige war so die erste und man hat bei WWE auch tatsächlich sie entsprechend gebuckt, relativ schnell den größten Titel gewonnen und durch wirklich Wrestling-Skills natürlich nach oben gekommen, alles danach. Sie war super jung und die Sache mit Del Rio und die Tapes mit Xavier Woods und Maddox. Sie hat es auch schwierig mental gehabt, glaube ich. Und im Buch ist das natürlich alles wahrscheinlich entsprechend beschrieben. Irgendwo würde es mich daher freuen, dass sie auch da dieses Kapitel vielleicht beendet und positiv für sich zu Ende bringt, beziehungsweise vielleicht neu startet. Wie gesagt, sie ist erst 32. Also ich war unglaublich geschockt, weil gefühlt ist sie seit Ewigkeiten dabei und hat in beiden Companies sämtliche Gürtel gewonnen. Also irgendwas ist da dahinter und das Einzige, was ich mich halt frage, irgendwie, warum AEW jetzt gedacht hat, das reicht uns nicht mehr. Und das Zweite wird sein, wie lange es dauern wird, bis sie letztendlich bei WWE auftaucht. Denn ich denke, dass sie es ohne Zweifel haben. Ja, ich bin da wie gesagt auch gespannt. Gerade vor dem Hintergrund, das hatte ich ja eben noch kurz gesagt, dass Paige aufgrund ihrer Nackenverletzung bei WWE ja auch jahrelang, Entschuldigung, ebenso wie Bryan Danielson, wenngleich die Verletzungen nun so gar nicht miteinander vergleichbar sind, bis auf die Tatsache, dass es eben eine Verletzung in sensiblem Bereich war. Man hat die Ringfreigabe nicht gegeben, man hat sie trotzdem immer unter Vertrag gehalten und man hat sie zumindest im Hinterkopf gehabt, wohl nicht für ein Wrestling-Comeback, aber eben dafür, dass sie Paige ist und dass man da immer mal sie in irgendeiner Art und Weise wieder vor die Kamera und in die Shows bringen kann. Und bei AEW wollte sie ja auch nochmal zeigen, dass sie in den Ring kann. Ob das jetzt wirklich so gut geklappt hat, das muss sie für sich vor allen Dingen entscheiden. Das können die Fans jeweils auch für sich natürlich entscheiden. Aber, Entschuldigung, aber das wird sich WWE ja auch fragen. Wenn sie zurückkommt, wie wollen wir sie denn haben? Wollen wir sie nochmal im Ring sehen oder wollen wir sie eher als Trophäe uns in den Schrank stellen? Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber natürlich ist bei solchen Verpflichtung immer auch der Trophäencharakter oder der Company, der Standing-Charakter. Wie können wir uns nach außen darstellen? Wer hat sie nicht, sozusagen auf ihrer Payroll? Der wird eine Rolle spielen. Und Chris hat zwei Sachen angesprochen, auf die ich hier auch nochmal kurz eingehen möchte. Erstmal mit Paige fing damals auch so eine Änderung im wrestlerischen Bereich bei den Damen an. Das würde ich auch so sehen, jedenfalls für die Zeit, über die wir damals sprechen, sprich 2014, 15 ungefähr. Insbesondere 14. Da war Paige tatsächlich aus dem Nachwuchsbereich im Main-Roster zumindest diejenige, die einen etwas doch spürbar anderen Akzent, finde ich, auch gesetzt hat. Auch mit AJ Lee, die da auch so ein bisschen Anlass war, aber sie haben, finde ich, beide auch dieses Dievenhafte nie in Gänze ablegen können. Also auch Paige finde ich tatsächlich nicht. Paige ist, sie ist irgendwo zwischen Dieven und weiblichem Prototyp-Wrestler, wie wir ihn heute ganz häufig sehen. Und da bin ich, das sagte Chris auch, bin ich sehr gespannt, was sie da jetzt wrestlerisch noch on the table bringen kann, was sie noch beizusteuern hätte. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Natürlich alles abhängig von der Frage, was sagen die Ärzte. Ne? Also man kann sagen, bei AEW hat sie die Freigabe bekommen. Bei WWE kriegt sie dann vielleicht auch. Aber das kann auch alles ganz anders ausgehen. Dass sie bei AEW vielleicht die Freigabe bekommt, muss nicht zwingend heißen, dass sie sie auch bei WWE bekommen würde. Also schauen wir mal. Chris, ich glaube aber, wenn es zu einem Comeback kommt, in welcher Art und an welcher Art auch immer, ich glaube, medial lässt sich das doch echt gut darstellen bis ausschlachten, oder? Auf jeden Fall. Irgendwie denke ich, dass WWE dahingehend sogar auch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich finde nämlich, dass sie das mit CM Punk herausragend gemacht haben. Ja? Bis heute sehe ich Videos von seinem Comeback bei der Survivor Series von WWE hochgeladen auf sämtlichen sozialen Medien. Und die Fans interagieren. Natürlich ist Punk einer der größten Free Agents gewesen damals, beziehungsweise auch Stars im Wrestling-Business. Das geht dann auch leicht. Aber ich denke, Paige ist eben auch eine, die polarisiert. Ja? Also sei es positiv oder negativ. Ich denke, sie hat da auch irgendwas, was einfach auch die Fans mitnimmt. Deswegen ist sie auch wohl so schnell nach oben gebuckt worden von WWE. Und mit den ganzen Erneuerungen im WWE-Bereich durch diese TKO-Geschichte ist da wahrscheinlich auch ein anderes Team dahinter, der das Ganze besser ausschlachten kann. Und mit Paige hast du jemanden, die wird wahrscheinlich gern dadurch auch ihr Buch präsentieren wollen würden und WWE hat dadurch wahrscheinlich wieder alte oder neue Augen auf ihr Produkt. Denn egal, wenn Paige auch nur 100 Leute irgendwie bei AEW gefesselt hat, die wegen ihr zurückwechseln zur WWE, da nehmen sie, das nehmen sie mit Handkuss und ich denke, es werden wahrscheinlich eh mehr sein und wie gesagt, du hast da ja sämtliche Optionen mittlerweile, nachdem es bei WWE im Moment absolut keine Notwendigkeit gibt, Woche für Woche bei einer Show zu wrestlen oder überhaupt aufzutreten, sieht man ja auch mit den Allstars beziehungsweise auch mit den gegenwärtigen. Wird das ihrem Nacken gut tun und auch im Schedule und WWE kann auf jeden Fall aus diesem Comeback etwas machen. Die Videos sind selbst gedreht mit der Verletzung und wahrscheinlich wird WWE auch ein paar Geschichten aus der Vergangenheit ausgraben und das wird man dann über Wochen perfekt aufarbeiten können. Und wenn es dann noch eine Fehde gibt, mit wem auch immer, das sind ja mittlerweile auch großartige Fehden möglich, wäre ich zumindest nicht mal abgeneigt, das zu sehen. Also sehe ich dahingehend für beide Parteien eigentlich nur Positives. Und Punk, glaube ich, ist das beste Beispiel. Auch wenn er natürlich auch gereifter wirkt für mich, älter geworden ist, ist sie es gefühlt irgendwie auch. Ich kann mich dahingehend natürlich irren, habe jetzt mich privat mit ihr nicht getroffen, um das herauszufinden. Aber es wirkt so, als wären beide Parteien einfach erwachsener, um das für sich, wie Punk sagen würde, I'm here to make money. Und ich glaube, da sind beide auf jeden Fall besser mittlerweile bewaffnet als damals noch 2014, 15, 16, 17, je nachdem, wie lange sie dort geblieben ist. Von daher sehe ich da sehr viele Möglichkeiten tatsächlich. Und Paige am Mikrofon war ja auch gut. Also kannst du da wirklich so viel machen, ohne dass da irgendeine Ringfreigabe überhaupt notwendig wäre. Du hast gesagt, sie sind alle ein bisschen erwachsener geworden. Meinst du, dass Paige da auch emotional gefestigt ist? Gut, wir können jetzt nicht reingucken. Ne? Ich habe immer so ein bisschen aber das Gefühl, Paige ist immer für einen kleinen Skandal gut. Meinst du, dass WWE sie da an die Kandare nimmt oder dass da Gefahr läuft? Ich meine, bei Punk hat es ja auch geklappt bis jetzt. Eben, das ist das. Also ich glaube schon, ich weiß nicht, wann ein Mensch gereift ist. Das ist so auch die Frage. Du kannst auch Blödsinn, Unsinnigkeiten machen mit 50, mit 60, mit 70, ja. Aber ich denke, dass WWE im Moment mit Netflix und den vielen, vielen Sponsoren und vor allem mit TKO, ich glaube, das ist dann nochmal so, da wird der Hahn halt nochmal ärger und schärfer zugedreht. Das sind halt solche Blödheiten einfach nicht mehr tragbar. Also die wollen so Leuten wie Dark Side of the Ring auch keine weiteren Folgen mehr geben, langfristig. Und ich glaube, da geht man auf sie zu und sagt, schau, wir wollen das möglich machen, aber es gibt folgende Regeln. Schauen wir bitte, dass solche Videos nicht mehr auftauchen und schauen wir bitte, dass wir Alberto Del Rio nicht mehr daten. Und dann wird das wie auch immer auch durchgeführt. Ich meine, Punk wirkt wie ein Schoßhund. Ja? Punk ist da im Anzug unterwegs und zieht sich dann auch ein Trikot von den Celtic Glasgow, keine Ahnung, an. Und WWE profitiert mit Legacy Belts, weil die Fans der Feinde die kaufen werden. Das ist perfekt. Und Punk ist da offenbar ja ein super Werkzeug. Er macht das großartig. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Paige sich ein Liverpool-Trikot anziehen kann. Und dann kaufen sich alle die Legacy Belts von Liverpool. Also das ist wie gemalt. Wie man das durchzieht, das weiß ich nicht. Aber offenbar macht man das im Moment sehr gut. Denn bis auf den McMahon-Skandal fällt mir jetzt mal lange nichts mehr ein. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwie keinen im Kopf, aber ich denke, das ist auch gut so. Ja, das ist ja auf jeden Fall nicht so schlecht und wird ja auch Punk helfen, dass er sich nicht weiter verletzt und wird auch Paige helfen, ja, einfach gefestigter auch im Leben zu sein, nachdem sie ja offenbar Probleme damit gehabt hat. Und ich für meinen behaupte, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und welche Methoden WWE dahingehend gefunden hat, das weiß ich nicht. Aber es kann aber auch sein, dass Paige von sich eben auch sagt, ja, ich mache keinen Stress mehr, ich habe Bock auf Wrestling, ich habe Bock auf das, was sie mir zur Verfügung stellt. Und wenn es nur ein Valet ist, mache ich das Ding und dann gehe ich nach Hause, weil ich muss nicht mehr 360 Tage im Jahr für euch wrestlen, nachdem die Schedule für alle ja besser geworden ist. Also sehe ich da absolut keine Zweifel, um ehrlich zu sein. Alles klar, schauen wir mal. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken, dass Paige, also Punk ist ja nun auch ein bisschen älter, muss man sagen, als Paige. Und wenn du bei Punk mal zurückgehst in die Zeit, wo er 32 war, da war er eben auch anfällig für entsprechende Geschichten. Aber schauen wir mal. Ich bin auch emotional eher dabei, dass wir Paige eher früher als später bei WWE wohl wiedersehen. Und was das dann bedeutet, dass werden wir auf uns zukommen lassen. So, jetzt sind wir aber auf der Road im Hier und Jetzt. Und ja, ich habe schon gesagt, ich spiele den Ball mal wieder, Chris. Ich habe schon gesagt, die Road hat mich auch diese Woche irgendwie so gar nicht erreicht. Hat sie dich mehr erreicht? Bei mir will es nicht funzen. Ich habe es probiert, habe mich nochmal bei sämtlichen Fäden einfach mal eingelassen. Wir werden jetzt natürlich detaillierter darauf eingehen, aber ja, vorweg, für alle, die Negativität nicht so fühlen, die können jetzt abdrehen. Es war für mich eine super schwache Woche, bis auf ein, zwei Sachen, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Aber das sind so, das sind zwei Sachen, die haben bei Mania noch nicht mal ein Match. Deswegen, ich weiß nicht. Das fühlt sich einfach an, als hätte man einen großen Fehler gemacht, nach Europa zu gehen mit der Road, um ehrlich zu sein, weil es sich hart wie Hausshows anfühlen. Es sind Hausshows mit Cena-Segmenten. Das ist so für mich die Road in Europa gerade. Und ich bin, also unterm Strich, es ist für mich einer der schlechtesten Road to WrestleMania. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt, es ist draußen. Ich fühle es gar nicht. Also ich finde, was du gesagt hast, gar nicht so uninteressant. Bist sogar sehr interessant. Es war ein Fehler, nach Europa zu gehen. Darüber kann man natürlich streiten. Das ist eine polarisierende Aussage. Das wissen wir auch. Und ich bin froh, dass ich sie nicht gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Amerika alles so viel besser gewesen wäre. Aber die Aussage, es war ein Fehler, nach Europa zu gehen. Ich finde, da kann man viel dagegen sagen und viel aber auch, was das unterstützt. Also was man definitiv dagegen sagen kann, was aber Chris, finde ich, auch schon quasi voraussehend offenbar gemerkt hat und deswegen gleich in seine Antwort schon mit eingebaut hat, was man dagegen sagen kann, ist die Tatsache, dass die Fans das Ding feiern ohne Ende. Also die Fans sind der absolute Plusfaktor bei dieser Europa-Tour. Allerdings hat Chris auch schon gesagt, das ist eigentlich wie eine Hausshow. Und das ist ein wichtiger Fakt, denn die Fans würden auch Hausshows entsprechend abfeiern, glaube ich. Die sind einfach froh, dass WWE derzeit da ist. Und sie sind, na, und insofern ist mit dem Hausshow-Argument vielleicht doch wieder nicht so ganz passend, denn sie sind insofern auch noch dankbarer, weil es eben nicht nur Hausshows sind, sondern in Anführungszeichen relevante Weeklies auf der Road. Und das fühlen die Fans, glaube ich, tatsächlich auch. Das heißt, es ist, also wenn es Hausshows wären, wären die Fans, glaube ich, auch schon ziemlich steil. Wenn es aber jetzt echte Weeklies auf der Road sind, sind sie in Anführungszeichen wohl A, noch dankbarer und B, empfinden sie auch, dass sie jetzt hier Teil von der Road sind, also Teil von etwas Großem, was dann natürlich die Stimmung und die emotionale Situation in der Halle noch mal ein bisschen, ja, kitzelt, will ich es mal sagen, und die Fans dann entsprechend noch zu größeren Höchstleistungen pushen. Insofern ist das natürlich ein Riesenplus, dass Europa hier für sich auf der Habenseite verbuchen kann. Was allerdings in der Tat vielleicht ein Fehler war, dass die Road einerseits in Europa fortgeführt wird, aber andererseits irgendwie on hold zu stehen scheint. Denn da passiert eigentlich gar nichts storyline-mäßig. Also man hat die Road gefühlt für 2 Wochen eingefroren, und also was das Storytelling angeht, und verwaltet sich auf allerhöchster Fanreaktionsebene wieder, bis man in Amerika ist. So sieht es aus, oder so wirkt es, besser gesagt. Die Frage ist natürlich, mein lieber Chris, ob sich nachher, wenn wir in Amerika sind, wirklich so viel Neues noch ergibt. Das impliziert ja eigentlich fast deine Aussage. Allerdings, du hast ja auch gesagt, hihi, ist eine der schlechtesten Roads ever. Und das impliziert, dass dann wieder doch nicht so viel passieren könnte. Deswegen mal ketzerisch gefragt, bevor wir auf die Show eingehen. Wird das Ruder da noch rumgerissen? Also ich bin da sehr, sehr zurückhaltend derzeit. Es ist halt die Frage, wie bewertet jemand für sich eine Road? Wenn du jetzt sagst, die Road geht 12 Wochen und in 6 davon bekommst du die besten Storyline-Sachen ever und die nächsten 6 passiert dann gar nichts, hattest du trotzdem 6 geile Wochen. Ist halt die Frage, ob das jemand dann als Top-Road bezeichnet oder als Durchschnitts-Road oder als schlechte Road, weil meistens ist es so, die kurzfristige Erinnerung ist die überwiegt. Ja. Aber ich finde, man hat hier halt nie so ein Segment gehabt, wo ich sage, okay, puh, das, okay, Elimination Chamber mit Cena, das war etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, holy moly, das eskaliert jetzt. Auch wenn man eigentlich bis zur Chamber auch nichts geliefert hat. Das heißt, von 12 Wochen eine gute Woche reicht mir dann auch nicht. Was auch oftmals bei WWE ist, dass man in den letzten 2 Wochen oder 2 Shows oder in der letzten Show, die Go-Home-Show, meistens nochmal ein bisschen was anwirft. Aber mir kommt so vor, als wenn man irgendwie jetzt gerade so, ja, was eigentlich, ja, ich glaube, das mit Cena, das verkauft sich von selbst. Und wenn die Ticketverkäufer, die werden sie jetzt mittlerweile, die haben sie schon länger natürlich aufgemacht, wie sich diese entwickeln, muss man dann auch nicht mehr Rocky auspacken. Also ich habe so das Gefühl, ob wir den überhaupt nochmal sehen. Bei Mania wahrscheinlich. Auf der Road glaube ich nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen anheizt, aber jetzt nicht so bei Gunther gegen Jay. Also das wird... ich wüsste nicht, was man da macht. Da würde ich auch gar nichts mal mehr machen, weil es ist für mich verloren. Aber wahrscheinlich wird Cena und Cody... werden wahrscheinlich noch mal was auspacken müssen. Ausrufezeichen. Und der Rest, boah. Schauen, bei mir wird sich da, glaube ich, nichts mehr ändern. Ich glaube, da ist einfach ein bisschen zu viel Enttäuschung drin. Darauf gehe ich dann später ein. Und ich würde fast da auch dabei bleiben, dass es für mich eine der schlechtesten Roads ist. Da wird, glaube ich, auch nichts mehr passieren. Was ich aber noch zu dem Fehler für Europa sagen möchte, für WWE hat es wahrscheinlich absolut Sinn gemacht. Und für die Fans dort war es auch geil. Für mich persönlich als Fan war es nicht so geil. Außer, dass es, wenn man es hätte schauen können, es eine geile Uhrzeit gewesen wäre. Deswegen, das ist noch etwas, um nochmal da zu vervollständigen. Aber ja, ich bleib dabei. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Nee, glaube ich tatsächlich auch nicht. Und dann muss man sagen, haben wir noch 3 Wochen bis zur Road. Und da, wie gesagt, schauen wir mal. Also irgendwas muss ja mit Rocky noch passieren eigentlich. Und ich befürchte, wenn ich sage, irgendwas wird mit Rocky noch passieren, dann befürchte ich, es wird irgendwie ein, vielleicht 2 Auftritte noch werden von Rocky. Und zwar irgendwelche Dates, die man da jetzt reinpackt, um der Story noch irgendwie so das Alibi einer Nachhaltigkeit zu geben. Aber du glaubst, wir sehen ihn noch 3-mal vor Mania? Nee, 2-mal eher. Also 1 bis 2-mal, glaube ich, sehen wir ihn vor Mania. Aber boah, das wäre ein Brett eigentlich. Bitte? Das wäre heftig, finde ich. Ich glaube nicht mal, dass wir ihn 1-mal vor Mania sehen. Das wäre erbärmlich. Also wenn er wirklich jetzt gar nicht mehr vor Mania dazukommen würde, dann wäre das also wirklich schwach. Also das wäre für mich ein Eingeständnis dafür, dass man keine Ahnung hatte, was man jetzt macht oder was man machen soll, als Rocky ausgefallen ist für die diesjährige Mania. Mm-hmm. Also dann hat man jetzt gesagt, okay, wir turnen Cena heel, was ja, wie wir wissen, auch nur Plan B war, weil eigentlich hätte Cody turnen sollen. Also dann ist das hier wirklich nicht nur eine Übergangsmania, sondern fast eine Verlegenheitsmania, was den Storyline-Aufbau angeht, weil beide Pläne, die man hatte, Hauptplan, wir gehen mit Rocky gegen Cody, passt nicht, leider Rocky gerade mal wieder keine Zeit. Dann Plan B, wir lassen großer Upset, wir lassen Cody zum Heel-Turn. Cody sagt, nein, nein, nein, nein, nein, ich bin faciger als Hulk Hogan, ich werde hier gar nicht geturnt. Okay, brauchen wir Plan B, B sozusagen, weil, was ja auch gewaltig klingt, nämlich Cena turnen zu lassen. Aber das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Wir sprechen da ja gleich drüber. Ach Gott, was sollen wir jetzt hier die Katze, was sollen wir weiter das Ganze rausschieben? Ich lasse die Katze aus dem Sack jetzt. Das zweite Segment von John Cena war scheiße. Ja, danke. Es war scheiße. Ich kann es nicht. Und ohne Scheiß. Ach, sorry, diese pflegelhaften Ausdrücke jetzt, ja? Das, also wo wir jetzt gerade dabei sind. So, jetzt pfeifen wir auf das Skript, ja? Wir sind jetzt hier, wir sind jetzt rebellisch, wir wollen frei sein. Ich hatte stellenweise ohne Scherz das Gefühl, ich gucke das Segment von der letzten Woche. Also das waren ja teilweise dieselben Worte, die er da... Also ich finde, erbärmlicher kannst du den Turn doch gar nicht runterrocken. Ja, ich war auch schon davor zu platzen. ich habe ja gesagt, ich habe mich nochmal darauf eingelassen und nochmal... brutal enttäuscht. Ich fand diese Promo sogar noch schlechter als die von der Vorwoche. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, wir haben ja die Fans irgendwie so, ich möchte nicht sagen gelobt, aber die machen das schon ganz cool. Aber mir kommt so vor, als, ich glaube, wo haben sie in Schottland? Ja, dass die schottischen Fans auch nicht wirklich wussten, was sie damit anfangen sollen mit dieser Promo. Ich habe irgendwie vielleicht, war ich der Einzige, aber ich glaube, die waren dann irgendwie auch so, dass sie auf manches nicht mal reagiert haben. Weil es einfach so konfus war, ja. Keine Ahnung, so, ja, ihr habt es mir gesagt, dass ihr mich nicht mögt, weil ihr meinen schönen Spinnerbelt irgendwie belächelt habt 2005. Und ich werde Wrestling ruinieren, indem ich dann den Titel nehme und damit retire. Haha, okay, das hat Punk schon mal gemacht und dann hat man den gleichen Titel einfach dir gegeben. So, okay, viel Spaß mit dem Gürtel im Kühlschrank. Also ich kapiere das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie auch, oder wir, nachdem ich auch von dir weiß, dass du es nicht gut fandest, ob man da zu streng ist oder ob man da zu viel will. Weil ich finde, für Cena mit Sinas solcher Begabung am Mikrofon hast du jetzt 2 Wochen nicht nur verschwendet, du hast eigentlich so diesen Moment, diesen geschichtsträchtigen Moment, das super Segment der Elimination Chamber, da bleibe ich auch, für sich allein war das großartig, war genial. Hast du so kaputt geschossen mit der Idee, dass Cena deswegen heel geturnt ist in seiner Retirement-Tour, wo er am Ende ja auch bejubelt wurde von den Fans, deswegen turnt, weil er 25 Jahre von ihnen nicht bejubelt wurde, beziehungsweise immer quasi beschimpft wurde. Das ist ja unglaublich dämlich und macht absolut keinen Sinn. Und mir kommt so vor, als würde, ich glaube zwar nicht dran, ich glaube, er ist auf jeden Fall dahinter, aber es fühlt sich für mich an bei der Promo, als würde er auch irgendwie draufkommen, oh je, irgendwie stirbt das gerade. Weil auch die Fans in Schottland, ich bin mir da sicher, bei manchen Aussagen waren sie so, was? Wovon redest du? Was? Mach Cody bitte endlich platt. Auch wenn der natürlich super hart bejubelt wurde, der kam dann raus und hat gesagt, ja okay, vielleicht hatte ich nicht recht, vielleicht ist das der schrecklichste Cena und der stärkste Cena, aber jetzt kannst du den Titel nehmen. Ich habe gewusst, dass er da rausgehen wird und so tun wird, als würde er zurückkommen, weil das jeder Heel der Welt gemacht hat. Und vielleicht ist da auch die Krux, dass man das Rad nicht neu erfinden kann. Aber ich fände das einfach eine zu leichte Aussage, beziehungsweise einen leichten Ausweg für WWE. Und irgendwie so die Aussage von Triple H, ja, jetzt befinden wir uns auf der Road, haha. Bruh. Mann, der zieht sich da zurück 2-mal gegen Cody, darf den nicht mal anbrüllen oder darf nicht mal irgendwas machen. Ob Cody jetzt beschützt wird vom ominösen Schaufel-Cena, weiß ich auch nicht. Aber ich kann es nicht mal in Worte fassen, was ich da hätte. Da war mehr drin, oder? Da war mehr drin. Ja, also da war mehr drin. Das ist, also, wie soll ich sagen, diplomatisch formuliert von dir, mein lieber Chris. Ich würde es noch ein bisschen drastischer ausdrücken. Also, du hast ja gesagt, auch die Fans konnten damit nicht immer so richtig was anfangen, um mal in dieser diplomatischen Sprechart jetzt zu bleiben, in die ich mich jetzt auch wieder zurückzwinge. Als die ersten Klänge vom Theme von John Cena ertönten, war es ja riesige Reaktion. Das war ja ein riesen Pop. Dann haben sie auch laut gebuht. Die waren ja voll drin in diesem Segment. Sie wollten Cena sehen, sie wollten hören, was er so sagt. Und wie du es gesagt hast, das Segment ist von Minute zu Minute gestorben. Und ich weiß nicht, was John sich da denkt. Ich weiß nicht, ob er denkt, boah, wir haben hier ein richtig heißes Eisel im Feuer und ich spiele mit den Fans und habe sie voll im Griff und unsere Storyline ist super. Oder ob er denkt, ich bin Profi und mache jetzt einfach das, was Hunter mir sagt. Egal, wie die Fans reagieren. Oder sogar dritte Variante, mir ist alles scheißegal, weil ich gerade überhaupt nichts mehr fühle. Und es fühlt sich für mich irgendwie an, als ob wir zwischen der zweiten und der dritten Variante sind. Irgendwo zwischen Promo und irgendwo, als ob Cena diese Storyline fast schon aufgegeben hat. Denn vielleicht liege ich hier auch falsch und bin auch wieder zu streng. Und das hat ja Chris auch schon zu Recht gesagt. Aber das war, also erstmal war das null Entwicklung im Vergleich zum Segment der letzten Woche. Wirklich gar nichts. Du konntest fast eine Schablone rüberlegen und es war identisch. Es war sogar, und da bin ich auch bei Chris, es war sogar ein bisschen peinlich, weil was ist jetzt Silas große Androhung? Er hat gesagt, er wurde damals ja gehasst, weil er diesen Spinner-Belt invented hat. Und das haben die Fans ihm ja nicht verziehen, weil man aus einer Championship nicht so ein Spielzeug macht. Wo ich dachte, was? Das ist jetzt hier der große Storyline-Swerve? Aber es ging ja weiter. Es wurde noch belangloser. Er hat dann gesagt, so, und jetzt werde ich Wrestling zerstören, weil ich jetzt nicht nur den Titel zum Spielzeug mache, sondern ich werde die Titel mit nach Hause nehmen. Wo ich dachte, meine Fresse. Also wenn einem Promoter überhaupt nichts einfällt, dann lässt er den Champion den Titel mit nach Hause nehmen oder irgendwie sowas zumindest androhen. Wie du schon sagtest, man kann das Rad ja nicht immer neu erfinden, klar. Aber man muss dazu eben sagen, dass leider Gottes Dwayne Johnson die Messlatte im letzten Jahr mal extrem hochgelegt hat. Und wenn man das mal vergleicht, was Dwayne Johnson letztes Mal gemacht hat und was John Cena gerade macht, ouch. Also da kann man schon nachvollziehen, dass John Cena in Hollywood jetzt durchaus ein gewisser Faktor ist. Aber dass Dwayne Johnson aber mal 5 Klassen offenbar noch über ihm steht, was das angeht. Denn Rocky hat die Crowd aber zu jeder Zeit sowas von im Griff, zu jeder Sekunde. Er kann sie jubeln lassen, er kann sie buhen lassen. Klar, jetzt kann man sagen, John Cena wurde ja auch ausgebuht und das wollte er ja auch erreichen. Ja, in Ordnung, weil die Fans gerade gut funktionieren und so. Aber selbst da waren die Fans nachher irgendwie, ja, ich weiß nicht, eigentlich habe ich jetzt auf Boone auch nicht so richtig Lust, weil ich weiß gar nicht, was John hier überhaupt von mir will. Und das ist schwierig. Ich habe so gehofft, dass, haben Chris und ich ja auch schon gesagt, dass man auf, bei diesem Heel-Turn auf Silas schauspielerisches Potenzial setzt und darauf aufbaut. Und wenn das gerade das State of the Art ist, was Cena performancemäßig leisten kann, dann gute Nacht für die nächsten 3 Wochen. Also wenn dann nicht Rocky irgendwie kommt, by the way, selbst wenn er kommt, kann das doch auch nur bedeuten, dass John Cena sein Schoßhund ist. Also Cena sehe ich nicht, wie der auf dieser Road irgendwie noch cool werden soll, in Anführungszeichen. Und das kann man jetzt sagen, ist ziemlich erbärmlich. Man kann auch sagen, das ist Silas, sag ich mal, größte Leistung. Denn, auch das haben Chris und ich schon gesagt, er setzt die Schaufel jetzt ja eher gegen sich ein. Das heißt, er lässt Cody stark aussehen. Und das ist vielleicht auch das, worum es gehen soll. Und dann macht er es natürlich wieder super. Aber das ist natürlich auch wieder eine Offenbarung für Cody, dass, um Cody stark aussehen zu lassen, darf John Cena nicht in Topform performen, weil sonst würde Cody da absticken. Also muss John Cena erbärmlich performen, damit Cody irgendwie noch halbwegs cool rüberkommt. Und auch das sei hiermit gesagt. Ich fand Cody schon wieder ätzend in diesem Segment. Er ist einfach Cody. Und egal, was er sagt, für mich ist es immer langweilig. Auch jetzt, ja, wir wollen jetzt heute schon mal uns prügeln, dann zieht er sich schon mal seine Weste da aus und legt den Gürtel hin. Und, oh. Aber ich finde das doch so spannend, weil das ist genau, was Cena in seiner Prime gemacht hat mit seinen Fehdengegnern. Stimmt. Und das hat damals die Fans so gespaltet. Hier, zumindest in Europa, aber in Amerika sieht es ja auch so aus, der spaltet die Fans nicht. Alle bejubeln ihn für die gleichen Sachen, die Cena in seiner Prime gemacht hat. Jetzt ist die Frage, ob es noch zu früh ist, ob es langfristig dann den Turn der Fans gegen ihn gibt oder ob einfach neues Publikum da drin sitzt. Naja, diesen Turn reden wir seit 3 Jahren herbei und nicht. Das stimmt auch wieder. Also, aber die Frage ist ja, Chris, durchaus berechtigt. Man könnte es ja wirklich jetzt in schlechten Romantikfilmen, würde man sagen, was hat Cody, was John Cena nicht hat, was das angeht. Und ich glaube, wir sind uns, glaube ich, ja einig, zumindest Chris und ich, wir sind uns einig, dass am Mike John Cena ja um Lichtjahre einem Cody Rhodes voraus ist. Ne? Wir haben ja das angedroht. Wenn Cody mit dieser Performance gegen Cena kommt, wird Cena ihn ermorden. Und man hat das jetzt mal nicht zugelassen. Genau, man hat es nicht zugelassen. Wenn John Cena hier so reagieren würde, wie er gegen Solo am Mike war. Oder Austin Theory. Wie er gegen Theory am Mike war, wie du richtig sagst. Dann würde Cody hier aber mit Haut und Haaren aufgefressen. Und mit einem Haps wäre er gefühlt weg. Also hypothetisch, aber so glauben wir es. Aber vielleicht ist tatsächlich auch in Bezug jetzt mal, lass mal John Cena raus und bleiben wir nur bei Cody. Wir vergleichen ja gerade Cody heute mit Cena vor 15 bis 20 Jahren. Vielleicht ist die Zeit eine andere dahingehend, dass die Fans der Zeit einfach besser erzogen sind, in Anführungszeichen. Dass sie dem Produkt anders gegenüberstehen. Dass sie einfach das Produkt als solches feiern. Dass sie nicht so, in Anführungszeichen, smart sind. Und das kommt mir tatsächlich wirklich so vor, dass der Smart-Mark-Faktor zurückgeht, was mich extrem wundert. Jetzt kommen wir so in eine grundsätzliche Geschichte gerade rein, ne? Weg von Cody, sondern allgemein über das Wrestling. Früher war ich mir sicher, vor 10 Jahren, dass die Smart-Marks diese Fanbase irgendwann übernehmen werden. Dass es kaum noch echte Marks gibt, es sei denn, sie sind zwischen 8 und 10 Jahre alt, so nach dem Motto, und dann werden sie desillusioniert und gehen entweder weg oder bleiben als Smart Marks den ganzen erhalten. Aber WWE hat ja auch immer das so gesagt, Leute, pfeift auf das, was im Internet erzählt wird, lasst die Dirt Sheets weg und lasst euch auf das, auf die Magie ein. Ja, lasst euch auf das Produkt ein und spoilert euch nicht und lest nicht die Hintergrundinfos. Ja, zerstört die Magie nicht. Also was wirklich, also für mich, also abstrus klingt. Ja, die Wahrheit macht euch frei. Also warum sollte ich mich da nicht schlau machen? Aber egal, manche sind da anders. Ich habe das Gefühl, dass wirklich die Leute es gar nicht mehr wissen wollen. Also dass sie gar nicht mehr mehrheitlich gar nicht mehr hinter die Kulissen gucken wollen, was mich damals unbedingt interessiert hat. Ich wollte wissen, wie es hinter die Kulissen ist. Ich wollte wissen, wer wird gepusht. Ich wollte wissen, welche Verträge werden verlängert. Ich wollte wissen, wer verdient was. Ich wollte wissen, wie sind die Einschaltquoten. Ich habe das Gefühl, mein lieber Chris, jetzt sind wir bei einer grundsätzlichen Diskussion angekommen, dass der Trend dahin geht, unterhalte mich, gib mir spektakuläre Geschichten und ansonsten will ich mehr gar nicht wissen. Ja, also das Gefühl habe ich auch. Also viele haben diese Crowd, vor allem in Belgien, so mit ECW, One Night Stand 2006, glaube ich, verglichen, wo Cena da auch mehr als ausgebuht wurde, auch beschimpft wurde. Aber trotzdem ist da für mich ein Riesenunterschied. Die Leute, die dort saßen, gut, ECW, das sind da auch so, andere würden sagen, Eltern würden sagen, es waren schmutzige Zeiten. Aber ich glaube, dass solche Fans bei WWE nicht mehr sitzen. Das sind wirklich so, wie du schon richtig gesagt hast, die sagen, wenn ich ins Kino gehe, schaue ich mir ja auch nicht an, wie es ausgeht, beziehungsweise wer jetzt im nächsten Film irgendwie eine super Rolle spielen wird, beziehungsweise welche Rolle er spielen wird und wie es ausgeht. Ich möchte unterhalten werden, ja. Ob man jetzt den Vergleich zwischen Film und Wrestling nehmen kann, weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt trotzdem hergenommen. Aber Moment, ich finde den Vergleich sogar total geil. Sorry, wenn ich da kurz reingrätsche. Wir wissen doch auch bei den Matches nicht, wie sie ausgehen. Insofern finde ich den Vergleich total gut. Denn in der Tat interessiert mich extrem, wer beim nächsten Christopher Nolan-Film mitspielt oder beim nächsten, keine Ahnung, Tarantino-Film. oder wie heißt unser Scorsese. Sondern natürlich will ich das. Ich will wissen, was Brad Pitt oder Leo für nächste Rollen haben. Das interessiert mich sogar. Ich will auch die Gagen wissen. Ich will wissen, was ein Film einspielt. Ne? Deswegen finde ich den Vergleich eigentlich gar nicht so blöd. Und auch da, glaube ich, gibt es viele, die gehen einfach ins Kino, gucken sich an und freuen sich. Ne? Vielleicht ist der Vergleich tatsächlich ziemlich cool. Ja, und vielleicht ist bei WWE auch gerade so einfach, schau, wir finden geil, dass Wrestling offenbar jetzt so geil ist und wollen das jetzt einfach das Produkt und uns selbst feiern und es bringt da nichts, irgendwie das Produkt vielleicht auch zu sabotieren. Und wir machen das jetzt mit. Also ich frage mich, welche Art von Zuschauer bei AEW sitzt und welche bei WWE. Gibt es noch den Wrestling-Fan und gibt es den Entertainment-Fan? Also das, was man immer so als diesen Krieg zwischen WWE und AEW auch hergenommen hat. Ich bin mir sicher, dass da deutliche Unterschiede sind. Also glaubst du nicht, also klar, es wird sicherlich so ein paar Leute geben, die sitzen bei WWE und AEW, klar. Aber ich frage mich, ja, da gibt es sicher, da muss es Unterschiede geben. Ich bin mir sogar, also das müsste man jetzt, also man kann es doch auch tatsächlich an uns doch schon sehen, bei uns. Wir beide sind auf WWE fixiert, weil wir es eben müssen und wollen es natürlich auch. Ja, sonst würden wir es ja nicht machen. Wir sind durch den Podcast da ja so ein bisschen geprimed. Das ist unser Ding. So, aber bei uns im Team, die Leute, die AEW gucken, da gucken nicht mehr viele WWE von. Das ist tatsächlich so. Mir fällt Stefan jetzt ein, der guckt beides regelmäßig. Mhm. Aber ich glaube, Claudio, Jens, Thorsten müsste man mal fragen. Thorsten guckt auch kein WWE, glaube ich. Ja, gut, ab und zu guckt er mal rein. Das müsste man mal durchchecken. Aber ich glaube tatsächlich, das haue ich mal in den Chat, interessiert mich tatsächlich jetzt mal in den nächsten Tagen. Machen wir so ein Experiment und lösen das nächstes Mal auf. Aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass bei uns im Team die Leute entweder, im Team meine ich natürlich, die Leute entweder AEW gucken oder WWE mit einer gewissen Schnittmenge. Natürlich gibt es die, aber ich glaube, dass tatsächlich Mehrheiten kann ich jetzt in keiner Weise da ausmachen, ob die Mehrheit beides guckt oder ob die Mehrheit entweder AEW oder WWE guckt. Aber ich glaube, es gibt zumindest eine gewisse und auch nicht zu vernachlässigende Menge, von Leuten, die nur entweder WWE oder nur AEW gucken. Auch schon aus Zeitgründen, glaube ich, muss das ja fast schon so sein. Ja, stimmt auch wieder, ja. Aber wenn ich mir die, und da sieht man auch so ein bisschen, wenn du dir die Halle anguckst, bei WWE, sagen wir roundabout 10.000 pro Weekly in der Halle, bei AEW roundabout 3.000 in der Weekly in der Halle. So, und damit, finde ich, kann man auch vielleicht, also wir sind jetzt gerade wirklich, also wie Friedrich Nietzsche, der Philosoph mit dem Hammer, wirklich ganz gröbste Brocken hauen wir da gerade raus. Das ist also bitte in keiner Weise jetzt zu verallgemeinern. Das sind nur Eindrücke, stark subjektiv und durch nichts belegt gerade. Ne? Wir spinnen gerade rum. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die smarten Fans mehrheitlich bei AEW sind und die Entertainment Show-Fans, das will ich auch überhaupt nicht negativ jetzt hinterlegen, Klammer auf, vielleicht doch, bei WWE, weil sie sich auf die Show einlassen, weil sie unterhalten werden. Und das haben Chris und ich ja auch immer gesagt, wenn wir WWE und AEW gucken, ich finde in Sachen Show, in Sachen Inszenierung, in Sachen Pyro, in Sachen Spektakularität, ist WWE immer noch way beyond, also deutlich vor AEW. Aber bei AEW, da sitzt du eben, wenn du ein Wrestling-Smartmark bist, wenn du ein Feinschmecker bist, wenn du heiß auf Wrestling bist, Show natürlich auch gehört dazu, klar, und ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt bei AEW. Haben uns ja auch viele gesagt, dass AEW ein bisschen am Struggeln war die letzten ein, zwei Jahre. Und deswegen, Chris, vielleicht ist es wirklich so, dass die Entertainment-Leute bei WWE sind und die eher smarking bei AEW. Ja, weil, wie gesagt, Cody macht ja nichts anderes, was Cena in seiner Prime gemacht hat. Und die Unterschiede in der Halle sind ja unterschiedlicher, geht's gar nicht. Und klar, es gibt ja irgendwo auch einen Generationenwechsel, das ist mir klar. Aber gut, Cenas Prime, was war denn das? 8, 08, 09, 10, 12, 13? Ja. 14. 14 würde ich noch mit dazu zählen, ja. Wo er fast alles gewonnen hat. Und jetzt Cody, 45, Cody ist ja over seit 23 oder so. 22, seit er zurückgekommen ist. Ja, genau. Das ist jetzt auch nicht der allergrößte. Und ich glaube, dass sich viele gedacht haben, irgendwie, wenn es jetzt diese Alternative gibt, ich gehe dorthin, ich liebe es, keine Ahnung, wenn gewisse Gegenstände im Rücken von gewissen Superstars stecken bleiben und die Card mit 15 Matches bedeckt ist, fair enough. Ja, das ist Wrestling dort. Und die WWE vielleicht irgendwie verloren haben gemerkt, wow, okay, da ist ja ein richtiger Boom. Ich sehe da überall Plakate, Werbung. Die sind jetzt auf Netflix. Ich habe Netflix, ich schaue mal rein und dann sehen sie, hey, wow, okay, die Show dauert nicht mehr 4 Stunden, sondern nur 2. Und da ist ein Champion, der irgendwie für uns kämpft. Let's go, yeah, geil. Und die Musik gefällt mir ja auch von Cody. Deswegen, vielleicht langt das wirklich. Also heute erstmal definitiv. Denn auch das ist ja ein Faktor. Damals, als John Cena seine Prime hatte, war AEW ja noch nicht mal in der Nähe. Das heißt, viele von denen, die jetzt bei AEW sind, waren eben bei WWE vielleicht noch und haben geächtzt und gesagt, oh Gott, was soll denn das? Und warum muss ich mir denn jetzt wieder meine Intelligenz beleidigen lassen? Und die sind nicht mehr im Publikum. Die sind weg. Die sind weg, die sind jetzt bei AEW. Und ich meine, ich habe letztens noch mal in unsere uralten Raw-Reviews reingehört mit Zack und Jens und mir. Und wie Jens gelitten hat teilweise, weil er AEW machen musste. Ne? Dann hat er sich dann nachher Richtung New Japan so ein bisschen mehr orientiert. Aber wie Opa immer sagte, wir hatten ja nichts früher. Und dann war man eben auch vor Anführungszeichen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, nicht ernst nehmen, so ein journalistischem Hintergrund, war man seinerzeit natürlich auch auf WWE so ein bisschen beschränkt. Da du hast ein bisschen Ring of Honor gehabt. Impact war eigentlich schon wieder weg vom Fenster. Die haben sich ja selbst da zerstört, TNA eine Zeit lang, nachdem sie auch ein Player waren. Und wie Chris ja auch sagt, die waren ja eine Zeit lang hot as hell. TNA. Bis dann, schönen Dank nochmal, Herr Hogan und Konsorten. Dann war das leider auch ein bisschen weg. Aber da war nichts. So, und ich glaube, mit AEW hast du jetzt wirklich eine nachhaltige, fundierte Alternative, bei der sich viele sagen, schönen Dank. Da ist zwar auch nicht immer alles gut, manche sogar ziemlich doof, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich da irgendwie als smarter Wrestling-Fan vielleicht besser als bei der Show-Klitsche WWE. Gut, Vince war damals auch noch da, das war auch sicher noch ein Faktor. Also, aber irgendwas hat sich da jetzt getan und komischerweise ist dieser Entertainment-Faktor immer noch ein Riesenargument, wenngleich, auch das wollen Chris und ich nicht verhehlen, durch Hunter ja auch bookingmäßig vieles nachhaltiger geworden ist. Das muss man natürlich auch sagen. Aber Cody ist ja nun ein Klischee, wie ein Klischee kaum sein kann in Bezug auf Babyfaces. Ja. Ja, Chris, irgendwie sind uns die Gäule durchgegangen, ja. Weil wir hatten was ganz anderes eigentlich vor in diesem Podcast. Wo sind wir jetzt überhaupt? Also wir sind eigentlich quasi, wir haben noch nichts geschafft in diesem Podcast. Jetzt geht der Podcast los. Noch Page haben wir schon geschafft. Dann, das ist aber auch nicht so schlimm. Ich bin sogar sehr dankbar, dass wir in eine Grundsatzdiskussion, in einen Grundsatzaustausch reingekommen sind. Denn auf diese Weise kriegen wir die Weeklies relativ entspannt abgekaspert. Denn das, was Chris und ich gesagt haben, warum uns die Road jetzt nicht so richtig kickt, was wir an diesem Beispiel mit der John Cena und Cody Rhodes Promo schon konkret gemacht haben, können wir jetzt anhand der Weeklies nochmal verdeutlichen. Und da brauche ich auch nicht allzu viele Worte. Denn vieles, was jedenfalls bei SmackDown, was ja nun leider Gottes in meinen Bereich fällt mit dieser 3-Stunden-Kiste, vieles, was da passiert ist, kann man mit den Worten der letzten Woche tatsächlich fast wieder beschreiben. Ich mache mal ein Walkthrough. Wir haben letzte Woche ja gesagt, dass das ein Standardaufbau ist. Man bleibt beim Protokoll und zieht es durch. Und ich finde, das war diese Woche ganz genauso. SmackDown ging los mit Randy Orton. Man hat sehr viel Zeit allein schon dadurch gewinnen können, dass man die Fans lange das Theme hat singen lassen. Was Chris und ich ja sagten, Stichwort Crowd-Reaktion in Europa ist derzeit auf einem anderen Level. So, dann war Randy am Ring, hat sich auch noch feiern lassen, er war im Ring, hat sich feiern lassen, hat ein bisschen was erzählt und dann kam Kevin Owens. Kevin Owens hat das gemacht, was ein billiger WWE-Heel eben so macht. Er hat sich bei Randy so ein bisschen angebiedert. Er hat gesagt, Mensch, Randy, das mit dir, das tut mir irgendwo auch leid. Also alle anderen haben es verdient, du aber nicht. Ich habe eine heiße Idee, wir sollten vielleicht doch Tag-Team-Champion werden. Wir waren ja schon ziemlich dicht dran und nun sollten wir es doch bitte zu Ende bringen. Randy sagte, ja, das ist aber ziemlicher Unfug und das lassen wir mal sein. Und bei WrestleMania werde ich dir den Kopf von den Schultern treten. So, boff. Also, das war jetzt nichts Dolles. Also, Kevin hat hier natürlich eine kleine Nuance gesetzt, indem er versucht hat, sich bei Owens anzubiedern. Doll ist es nicht. Es ist sogar eher Richtung Klischee-Heel tatsächlich, was Owens auch nicht so gut zu Gesicht steht. Es sei denn, es kommt raus, dass es alles irgendwie ein Fake war, weil Owens ja eigentlich immer ein Fighter war, auch als Heel meistens zumindest. Ja, und das war, ich sag mal, Standardaufbau. Doll war es nun wahrlich nicht, aber es baut eben ein Match für Mania auf und für das war es okay. Chris, du grätsch mich bitte jederzeit weg, ne? Weil ich sehe hier keinen großen Diskussionsbedarf, aber wenn du ihn siehst, bitte sofort weggrätschen. Ja, das Einzige, was ich hier sagen kann, in einer anderen Welt und einer anderen Mania ist das sicherlich so ein Main-Event-Match. Und bei dieser Mania wird es ziemlich sicher untergehen. Aber diese Mania ist auch dann schon, 10 Jahre wird sie her sein, ne? Ja, schon. Also eigentlich crazy, weil es sind ja so zwei große Stars in der Company und irgendwie geht's unter. Auch wenn beide ihre Sache ja solide bis sehr gut machen. Ja, aber ich überlege gerade auch, als Orton in den Ring kam, das finde ich immer ganz cool, da wird mal so diese Titelhistorie und so eingeblendet. Ich glaube, Orton war 2017 nochmal Rumble-Gewinner. Und ich kann mich da, ich erinnere das natürlich, ne? Aber ich habe da null Gefühl, dass Orton, es war glaube ich 17, den Rumble nochmal gewonnen hat, an seinen Rumble-Sieg 2009, da erinnere ich alles, den Aufbau, den Sieg, das, was danach alles noch kam. Same, yeah. Ne? Das ist ein Ding. Und deswegen sagte ich, so richtig heiß war Orton, also halb heiß, war Orton eigentlich nur in der Authority-Phase Ende 13, Anfang, Mitte 14, bis WrestleMania, wo er da gegen Bryan dann den Titel verloren hat. Und danach, fand ich, war Orton eigentlich nie wieder so die allererste Geige. Also, ich weiß nicht, oder? Ganz kurz hat er noch den Titel in der Thunderdome-Ära, glaube ich, bekommen, gegen Drew McIntyre. Ja, aber, genau, aber Titel heißt ja nicht relevant. Genau, ne? Es war ja diese schwierige WWE-Zeit, wo Roman Reigns uns dann gerettet hat, als er mit Paul Heyman heel geturnt ist. Alles davor ist schwierige ja. Zutaten. Und da war eben Orton, also Orton ist eigentlich seit 10 Jahren so ein bisschen im Verwaltungsmodus angekommen, was ja auch okay ist. Ich meine, der Junge ist Mitte 40, also ab Mitte 30, wenn man so ein Standing hat, dann kann man auch auch von diesem Standing leben. Ja, dann ist es auch schwer, da noch neue Nuancen zu machen, zumal Orton ja eigentlich immer gleich geblieben ist, sei es als Face oder als Heel. Also Orton hat ja auch keine großen Entwicklungen mehr gemacht, was seinen Charakter angeht. Ne? Und dann ist es eben auch klar, dass du da jetzt auch nicht mehr alles so als große Euphorie wahrnimmst. Aber für das, was Orton da macht, macht das ja gut. Zumal er jetzt seit ein, zwei Jahren ja wirklich happy ist und die Fans lieben es auch. Aber relevant wirst du so auch nicht mehr. Ne? Da bringst du es zu Ende auf hohem Niveau. Hm. Aber du wirst da jetzt nicht noch Blumen der Innovation pflanzen. Ich meine, in den Main Events sieht man ihn einfach nicht mehr. Ja. Nee, da gehört er auch nicht mehr hin, finde ich. Also da, wo er ist, ist er genau richtig jetzt. Ja, Damian Priest und Jimmy Uso gewinnen gegen Drew McIntyre und Shinsuke Nakamura. Danach prügelt McIntyre noch auf Damian Priest ein. Ja, Standard, will ich mal sagen, hat man hier gemacht. Chris, du grätsch mich weg. Ich habe da auch wirklich nicht viel zu ergänzen. Also genau, ich habe nicht zu dem zu ergänzen, was ich gesagt habe. Also ich kann da auch nicht wirklich noch weiter ausführen tatsächlich. Ganz, ganz schwierig. Sorry, wenn wir jede Woche drauf zu sprechen kommen. Tiffany Stratton und Charlotte Flair im Video-Interview. Ja, guckt es euch an oder lasst es bleiben. Boah, das war unangenehm. Ich hab's übrigens nicht zu Ende durchgehalten. Boah, dieses, ich auch nicht. Ich musste ausmachen, weil dieses Gekreische, dieses Unterbrechen, dieses Und du kannst mir auch erzählen, was du willst. Tiffany wirkt hier, also die wirken beide gleich unsympathisch in diesem Video. Also Chris, wir haben jetzt 2-3 Wochen uns über diese Storyline ausgelassen. Ich möchte da jetzt gar nichts mehr zu sagen. Es sei denn, du hast noch eine neue Nuance. Also ich fand es wieder einfach fürchterlich. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, hier hat ganz klar Charlotte ohne Skript gearbeitet und Tiffany hat das Skript so bei 100% gehalten und dann war es einfach awkward as fuck und ich habe dann auch mich in die Kommentarspalte verzogen, weil es war unangenehm. Also ich finde hier unser Thumbnail im Bericht sagt alles. Also wenn ihr dieses Thumbnail seht, dann habt ihr das ganze Segment sozusagen zusammengefasst. Lotte arrogant, grinselnd, also vielleicht erkennt ihr sie auch. Und Tiffany, keine Ahnung, wie irgendeine Tussi in der Disco, die meint, dass ihr Typ da irgendwie die falsche Frau anguckt. Ganz, ganz schwieriges Segment. Ja, auch... Also hier bei dem Segment bin ich hin und her gerissen zwischen eigentlich ziemlich cool und irgendwie trotzdem underwhelming. Braun Strowman gewinnt gegen Jacob Fatu, was an und für sich schon mal scheiße ist, aber nur weil Tama Tonga eingegriffen hatte und das dann entsprechend ein DQ-Sieg war für Braun Strowman. So, hier nervt mich gerade eine ganze Menge. Erstmal, weil auch was dann nach dem Match passierte, also Solo Sikoa kommt auch noch dazu und sie nehmen dann Strowman auseinander und dann kommt LA Knight und rettet Strowman vor den beiden Heels, von den drei Heels. So, damit wir das mal bitte zusammenfassen. Zwei Faces haben ausgereicht, um drei Heels mit Jacob Fatu in die Flucht zu schlagen. So, damit ist Jacob down to earth. Das ist so eingereiht mittlerweile und ich verstehe beim besten Willen nicht, warum man es so macht. Gut, was mich auch nervt, die Art und Weise, wie man die Differenzen zwischen Solo und Jacob da wieder darstellt. Jacob wirkte ganz überrascht, als Solo da eingriff. Jacob meinte, was soll denn das? Ich bin jetzt völlig irritiert, ich habe doch alles eigentlich im Griff gehabt und so weiter. Das ist alles random. Und jetzt haben wir dann jetzt Strowman gegen LA Knight, wo jetzt auch noch die neue Bloodline quasi nur Beiwerk nebenbei war. Also es ist ja alles ganz cool. Strowman wird, finde ich, sehr gut dargestellt. LA Knight passt eigentlich auch. Aber es geht doch hier eigentlich in allererster Linie um die neue Bloodline, dachte ich. Oder Chris, ist die jetzt schon so downgegradet, dass das irgendwie nur noch Midcard ist? Also ich muss sagen, ich bin insgeheim schon wochenlang irgendwie etwas enttäuscht, sehr enttäuscht von dieser Geschichte, weil du, was ist denn hier der Plan und der Weg? Also man, du hattest da wirklich eigentlich alles, jetzt nicht alles richtig gemacht, aber die Idee und auch die Personalien, die man herbeigezogen hat. Die haben ja ordentlich abgeliefert, vor allem mit Jacob Fatu. Und jetzt lässt du sie echt verhungern auf dieser Road mit... Schau, ich bin irgendwo auch Strowman, jetzt nicht Fan, aber Sympathisant in seinem zweiten Stint. Denn das hat alles einen riesen Impact, weil man echt ihn auch so sporadisch gut einsetzt mit Fäden gegen Bronson Reed und eben jetzt auch gegen Jacob Fatu. Nur weiß ich nicht, ob das so auch ein Downgrade ist für Jacob, weil entweder man konzentriert sich auf diese Fehde, weil die beiden Fehden schon lang, oder man geht volle Kanne auf Solo und ihn, weil wenn das jetzt explodiert, 2 Wochen vor Mania und dann hat man eine Woche für den Aufbau, klar, das Match schaue ich mir gerne an, aber irgendwie glaube ich nicht, dass du viel Interesse dann haben willst. Also ich habe Angst, dass die das Motor City Machine Gun Phänomen bekommen bei Mania, dann, wenn sie dann plötzlich so in der Karte mittendrin herauskommen und alle holen sich erstmal ein Bier 20 Minuten vom Sitzplatz entfernt. Also ich sehe da nicht, wohin es, also es wird offenbar den Blowout geben und dann wird es für jeden irgendwie einzeln aufgehen. Vielleicht werden Tama Tonga und Jacob quasi ein Tag-Team, aber für Solo und für Jacob sieht es dann wirklich böse aus. Und das ist so absurd, weil so gut ich Jacob finde, ich finde, dass man mit Solo auch ein bisschen auf einer ganz anderen Art und Weise so einen Superstar gehabt hätte, das hätte ich mir gut vorstellen können als Leader dieser neuen Bloodline. Und es ist so schade, ähnlich wie wir es schon bei Imperium hatten und den Shield und wie auch immer. Gut, Shield nehme ich mal raus, aber dass man diese Stables nicht einfach zusammenhält mal eine Zeit lang und sie einfach so wie eben Shield einsetzt. Shield hatten ja bei WrestleMania, glaube ich, auch 2-mal ein Tag-Team-Match, 6-Man-Tag. Dass man das mit der neuen Bloodline nicht machen konnte, dann nimmst du halt irgendwelche 3 Typen, so wie jetzt, ja, Knight, Strowman und wenn auch immer, Jimmy Uso, ist mir egal. Aber so dieses Hin und Her, und er wird halt auch nicht so stark dargestellt mittlerweile, das enttäuscht mich stark. Und es könnte langfristig halt auch sein, dass die Fans dann einfach überhaupt kein Interesse mehr haben. Ja, du hast gerade gesagt, er wird nicht mehr so stark dargestellt. Ich meine, hier haben 2 Midcard-Faces, 3 Heels platt gemacht. Yeah. Und einer davon war Jacob. Ich meine, Jacob hat früher 3 Faces alleine platt gemacht. Ja? Und jetzt ist er mit Überzahl, kriegt das nicht mehr hin. Also das war ein Downgrade. Unschön, ja. Und das ist eben problematisch. Und da ist es dann auch doof, weil Strowmans wirklich gute Darstellung da auch untergeht, finde ich. Oder der Preis ist zu hoch für Strowmans gute Darstellung, dass man Jacob dann jetzt irgendwie als Random Heel nur noch hat. Ah, unschön. Ja, bei den Damen versucht man da so ein bisschen was. Ja, Piper Niven hat gegen Selina Vega gewonnen, aber Chelsea Green und Ember Fire haben eingegriffen. Das ist auch random as fuck, da muss man jetzt auch nicht viel zu sagen. Liv Morgan gewinnt gegen Jade Cargill, allerdings auch das in erster Linie nur, weil Naomi kam und Jade den Gürtel an den Kopf geknallt hat und danach gab es noch Saures. Ich verstehe es nicht. Geht man jetzt wirklich Jade gegen Naomi bei Mania oder was? Das sieht ja danach so aus. Ja, also es würde mich alles andere jetzt überraschen und ja, ich glaube, das zeigt, was man mit Cargill vorhat, nämlich nichts. Also sie wird das Match gewinnen, gehe ich mal davon aus. Und Naomi als Heel, um das Positive zu nehmen, glaube ich, ist eh noch das Beste, aber das ist ein totes Match. Also das wird auch, also wie soll ich sagen, wrestlerisch herausfordert, möchte ich mal sagen, sich das anzugucken, weil du gibst jetzt einer Jade Cargill nicht die beste Technik, Cargill, um es mal vorsichtig zu sagen, und das auf der größten Bühne überhaupt. Also, das könnte auch nach hinten losgehen, eventuell. Warten wir mal ab. Ja, also, doll war es nicht, aber ich finde es irgendwie noch mit am meisten Grund in dieser Smackdown-Ausgabe, nämlich das, was er mit den Tag-Teams hier gemacht hat. Also die Street Profits kamen an den Ring und haben sich ein bisschen feiern lassen, hat auch gut geklappt nach ihrem Titelgewinn, ist ja auch schön. Dann kam Los Garza und haben gesagt, hey, wir wollen irgendwie auch einen Titel. Santos Escobar intellektuell mit Brille, hat das dann auch versucht, hat auch zuerst ganz gut funktioniert, die Fans waren dann drin, nachher allerdings nicht. Pretty Deadly kam auch noch und wiesen darauf hin, dass sie ja doch die Herausforderer sind. Also die Crowd war da jetzt nicht so richtig drin, muss man sagen. aber es war auch jetzt nicht wirklich doll, weil man ja letzten Endes ja nur Pretty Deadly dann eine Woche nach hinten geschoben hat mit ihrem Match. Aber nee, so richtig toll, muss ich sagen, war es dann eben auch wirklich nicht. Aber das Match war dann in Ordnung. Also Street Profits gegen Los Garza, 15 Minuten. Da war Freshness drin. Also spektakulär sind sie ja sowieso immer, Montez Ford und Angelo Dawkins. Und irgendwie so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also das klingt jetzt hart, aber ich fand diese Tag-Team-Kiste so nicht so zündend, die Promos auch waren. War für mich fast das Frischeste der ganzen SmackDown-Ausgabe. Ja, ich finde, die Street Profits, die haben jetzt so eine Coolness wieder dazu gewonnen. Das hat was. Ich finde auch, ich habe das Thumbnail mir angeschaut, dass der Gürtel steht denen auch gut. Vor allem bei Montez Ford. Also ich hab da wirklich auch, das ist so ein positiver Aspekt dieser Tag-Team-Szene. Und natürlich bei Mania, ich gehe mal davon aus, wird eine Multiman-Geschichte und sowas ist ja das Stichwort Popcorn-Wrestling, auf das freue ich mich eigentlich. Also das wäre schön, wenn man nach Mania, nachdem man sie so ein bisschen verwurstet, damit man alle auf die Karte klatschen kann, wenn man das auch dann weiterhin irgendwie auf die Cards klatscht. Also natürlich die Motor City Machine Guns und DIY beim Rumble, das war sehr unangenehm, das war auch sehr unfair. Und wir haben auch gesagt, sie wurden ja auch anderweitig betrogen nach dem Heyman-Segment, wo er die Fans beleidigt hat. Oh ja. Ja, ich glaube, bei SmackDown hat man da was. Und ich hoffe, dass man da auch weitermacht. Vor allem die Street Profits. Ich hätte es auch nicht mehr gedacht, um ehrlich zu sein, nachdem sie echt super viel schlechtes Booking hinter sich haben. Nee, gefällt mir. Und Montez Ford, ich hab's eigentlich schon beerdigt gehabt mit der Cena-Schaufel, aber Mann, der Dude, das ist ein Einzelwrestler, Mann. Das ist so für mich eigentlich der Jey Uso, der eigentlich Jey Uso sein sollte. Ich hätte gerne mal den Push bei ihm gesehen. Ich weiß nicht, ich finde ihn cool und die Street Profits im Moment für mich echt das Positive von SmackDown. Generell die Tag-Team-Szene, da haben ja alle einen guten Aufbau hinter sich gerade. Ja, finde ich eben auch. Also die Fans sind noch nicht so drill, aber Chris und ich sehen da was bei den Tag-Teams mittlerweile. Es fühlt sich immer mehr so ein bisschen NXT-iger an, um es mal so zu sagen. Und das ist etwas Positives für uns. So, Main-Event-Segment. Paul Heyman hat ja schon gesagt letzte Woche, wenn ihr was zu sagen habt, dann kommt nächste Woche wieder, fliegt doch rüber nach Italien. Da wird der Tribal Chief wieder da sein, der Original Tribal Chief. Und dann könnt ihr euch ja zu Wort melden. So, er kam dann auch an den Ring mit Roman Reigns, hat darum gebeten, doch acknowledged zu werden. Das hat auch funktioniert. Und dann war es für mich eigentlich schon vorbei, weil Roman Reigns sagte, der Tribal Chief liebt euch alle. Oh Gott, ja, schönen Dank. Das ist dann auch wieder, wo wir gerade dabei sind, bei Anbiederungsgeschichten. Das war eher nicht so das, was ich mir erhofft habe, aber genug, viele werden es gut finden, er ist jetzt ja Face, okay, mögen manche toll finden. Für mich ist es genau das, was Chris und ich befürchtet haben, wenn er jetzt so einen Mist erzählt. Und das erzählt er. Er macht es immer noch besser, deutlich besser als früher. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, Rollins kam raus, ungefragt, wie immer nervig, und hat gesagt, ja, hier, das, wir haben eine lange Geschichte und ich möchte dem Ganzen, und ich dachte, er sagt jetzt das letzte Kapitel hinzufügen. Nein, er sagt ein weiteres Kapitel hinzufügen. Roman Reigns nickt entschlossen, da wirkte er so ein bisschen wie der alte Big Dog, also da ging es für mich schon dahin. Und dann kam aber auch noch CM Punk raus. Also das meiste bei diesem Segment, muss man sagen, geht bei den Entrances drauf, und zwar deutlich das meiste. Zumal die Fans ja auch das Theme von Rollins noch laut mitgesungen haben. Bei Punk übrigens auch, wie sie überhaupt alles laut mitgesungen haben. So, war ja auch schön. So, Punk kommt raus, hat sich dann auch feiern lassen. Und dann sagte er, ach ja, übrigens, ich habe noch einen Gefallen von Paul, den ich einfordere. Keine Angst, nicht heute. Heute sage ich einfach mal danke, dass er mir den Tribal Chief quasi auf dem Silbertablett serviert hat. Reigns guckt leider auch ein bisschen Big Dog-mäßig schon wieder, ein bisschen irritiert, guckt Heyman an und kriegt einen hüpfenden CM Punk, besser gesagt das Mikrofon, das der hüpfende CM Punk in der Hand hatte, auf den Kopf geknallt. Und dann folgte ein Brawl, den ich erfrischend peinlich fand. Denn jeder, der gerade nicht am Brawlen war, hat alle Hände voll zu tun gehabt, blöd zu gucken und mit dem Finger auf das WrestleMania-Zeichen zu zeigen. Wo ich mich frage, warum? Ihr habt kein Titelmatch, ihr seid nicht die erste Geige und dass ihr vielleicht ein Singles-Match bekommt, ist kein Grund, aufs WrestleMania-Zeichen zu zeigen, dachte ich. So, viele mögen es anders gesehen haben. Ich habe das Gefühl, dass die Crowd auch nicht so richtig drin war in diesem Schlusssegment. Vielleicht täuscht es auch. Für mich war es irgendwie schon wieder nicht so der Knaller. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich ja in dieser Triple Threat Match Geschichte überhaupt nie wirklich drin war. Ganz einfach, weil Rollins drin ist. Und ich lieber ein Singles Match zwischen Punk und Reigns gehabt hätte. Und das bekommen wir jetzt nicht. Das heißt, irgendwie ist Rollins, das sagten wir in den letzten Wochen schon öfter, das, was er in den letzten Jahren immer war. Er ist ein Nährfaktor, zumindest für uns. Viele andere werden das bestimmt gut finden. Und Reigns, weiß ich nicht, Chris, Reigns wird mir immer Big Dog-mäßiger. Ich weiß nicht, das Segment wollte mich auch nicht so richtig kitten. Ich erinnere mich an einen Podcast, das ist schon lange her. Da haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was passiert, wenn Roman so zum Face turnt. Und ich war da nicht so, ich hatte da nicht so irgendwie Angst. Aber du hast damals schon gesagt, dass du Sorge hast, dass genau das passiert, was jetzt passiert. Nämlich, dass die Aura langsam dahin geht, sowas ähnliches. Das habe ich zum ersten Mal bei dieser Ausgabe von ihm so gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh Mann. Wo ist Roman? Wo ist der Tribal Chief? Das ist Roman Reigns 2016, der ausgebuht wurde und von Cena ermordet wurde bei der Promo. Ich weiß nicht, es ist auch so, da frage ich mich auch, ob ich zu streng bin, aber am Ende ist es so, die können jetzt auch nichts mehr machen. Sie sind ein Opfer geworden von einem Rocky, glaube ich, der gesagt hat, ich komme nicht. Dann hat er gesagt, ich komme doch. Und dann musste man sagen, ja gut, okay, jetzt World Heavyweight Championship haben wir schon zwei. Wir möchten jetzt nicht noch einen Triple Threat. Punk Schuldmann Main Event. Ja gut, dann haben wir sie einfach alle drei zusammen. Und man merkt, einen Inhalt gibt es nicht. Wenn man sagt, es gibt einen Inhalt, dann ist es der zwischen Punk und Roman, weil sie einen Wise Man haben, der irgendwie zwischen beiden hin und her gezogen ist. Dann macht es selbst wohl gar keinen Sinn. Aber den holt man dazu, indem man das macht, was man immer macht, Shield auspacken. Ich muss sagen, ich war der größte Shield-Fanboy. Also das ist ein Stable für mich, eines der großartigsten und eines, das ich am liebsten habe. Aber sie haben es geschafft, dass wir so etwas, also das haben sie ausgeschlachtet. Gratulation. Aber es langt, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie die Fans es kaufen werden und ich weiß nicht, wie ich dann bei Mania darauf reagieren werde, wenn Tag 1 zu Ende geht. Ich gehe mal davon aus, es wird die Main Event sein und die Entrance von Seth. Wenn die als erstes ertönt, weiß ich nicht, ob ich Bock habe auf dieses Match. Ich glaube, ich habe Bock auf das Match, aber wird es qualitativ überhaupt gut werden? Das frage ich mich. Weil Roman-Matches funktionieren ja grundsätzlich eigentlich durch die Aura und durch die lange Regentschaft und durch sämtliche Eingriffe. Natürlich waren das auch gute Matches, aber so Five-Star-Classics waren das jetzt nicht. Punk hat das drauf, auf jeden Fall. Und bei Seth sind wir uns ja beide einig, sind wir bei Matches eigentlich grundsätzlich mal raus. Also ist das natürlich ein Problem. Andererseits wird man vielleicht hier zu dritt eine Chemie aufbauen und dann könnte es vielleicht so ein memorable Triple Threat Match werden, wie dieses von 2015, an das ich mich immer sehr, sehr gern zurückerinnere. Nur ging es damals um die WWE Championship. Hier geht's um nichts. Ich habe ja irgendwo gehofft, dass Punk vielleicht rausrückt mit dem Favor und da ein bisschen Spiciness reinkommt, aber schau, am Ende hast du nichts. Das ist ein klarer Fall von, wie damals, als man einen zweiten Titel gebraucht hat und die Rollins Championship eingeführt wurde, was willst du denn machen? Die drei müssen auf die Card, alle Titelmatches sind vergeben, Rocky hat uns leider da ein bisschen betrogen und Punk Schuldmann Main Event, weil er so brav war. Das ist das Ergebnis. Und am Ende, ja, ich meine, man hört es raus. Ich persönlich finde es ein schade ein bisschen, weil es am meisten Roman wehtut, muss ich sagen. Punk, ja, ich freue mich für ihn, er kriegt sein Main Event. Rollins ist zu hoch in der Card, als sein Standing es im Moment erlaubt. Und Roman hat am meisten von diesem Betrug abbekommen, denn er ist jetzt so irgendwie Ja, vom Farm-Champion 4 Jahre zum Schoßhund von Rocky, der sagt, ja, du stell dich mal hinten an, ich regel das mit Cena, der retired. Und du bist nicht mal die Gegenwart und vor allem nicht die Zukunft. Und das hat man gespürt bei dem Segment. Stichwort Big Dog. Da habe ich zum ersten Mal deine Worte wieder gehört und am Ende hattest du wieder recht. Ähnlich wie so oft mit Wyatt Six und Bray Wyatt und dem Ganzen, ja. Schade, es ist so viel Aufbau und natürlich, ich mag Roman noch immer noch und er hat noch diese Aura, aber ohne seine alten Musik und ohne der Gang und ohne den Titel und einer solch belanglosen Geschichte, und sie ist belanglos, meine Damen und Herren, hat er, dass wir da den Narben abbekommen. Und ich bin gespannt, was das für ihn langfristig bedeutet nach Mania. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er dann machen wird. Geht er nochmal gegen Cody? Geht er gegen Cena, wenn Cena T-Champion hat? Geht er gegen Rocky für WM42? Aber im Moment hat er einiges eingebüßt. Ja, also seh ich ganz genau wie du. Also man muss jetzt gucken, ob er wirklich Richtung Big Dog sich weiter runterentwickelt, in Anführungszeichen. Aber erste Anzeichen haben wir zumindest wahrgenommen, was das angeht. Was du gesagt hast, der Favor, den Heyman Punk ja noch schuldet. Du hast gesagt, vielleicht kommt ja noch ein bisschen, ja, ein bisschen Freshness dadurch rein, dass Punk diesen Favor einfordert, diesen Gefallen. Und als er das angedeutet hatte, war mein erster Gedanke, bitte nicht. Bitte verschwende diesen Gefallen nicht in einem Triple Threat Match. Das wäre so fürchterlich. Da musst du irgendwie Singles-mäßig was draus machen. Da muss Punk irgendwie Richtung Championship später gehen. Aber so ist dieses Standing, dieses Triple Threat Match für mich mittlerweile angesiedelt, dass ich es als eine Verschwendung empfinden würde, wenn Punk Heyman um seinen Gefallen in Bezug auf dieses Match bitten würde, bei dem es um gar nichts geht. Das war so mein Gedanke dazu. Entschuldigung, ich muss mal kurz mich räuspern. So, und das andere, vielleicht sind wir wie so oft hier ein bisschen zu streng, und zwar diesmal in Bezug auf Roman. Das Problem ist, Roman ist ja eigentlich zu hoch geflogen, als dass er, sag ich mal, alles, was nicht auf diesem hohen Level ist, als dass das nicht als radikaler Abstieg erscheinen würde. Er ist ja immer noch in der Main Card. Er ist ja immer noch ganz weit oben. Er wird wohl aller Voraussicht nach auch den Main Event wieder kriegen. Also da sind wir uns, glaube ich, jetzt, also es fühlt sich alles sehr nach Tag 1 Main Event hier an, glaube ich. Ja, Das ja. kann man, glaube ich, so sagen. Vielleicht liegen wir falsch, aber die Mädels haben da gerade aufbaumäßig nichts in die Suppe zu krümeln. Da hast du ja auch gesehen, wo die Segmente hier platziert waren wieder. Das war das Endsegment mit den drei Jungs und da werden die Mädels wohl nicht mitspielen, was das angeht. Also Main Event. So, also man könnte eigentlich sagen, Reigns wieder wichtig, wieder im Main Event und auch mit Punk und Rollins mit den Größten, eigentlich mit der Liga. Und trotzdem fühlt es sich so klein an im Vergleich zu dem, was Reigns noch ja, vor einem Jahr, muss man sagen, war, bis Rocky wieder kam und alles auf sich gezogen hat, sozusagen. Aber Reigns war 4 Jahre lang eigentlich fast der absolute Fixpunkt von WWE und ich gehöre zu denen, die fast die ganze Zeit gefeiert haben. Ich fand Reigns großartig. So, und alles, was nicht auf diesem Level ist, und da kommst du eigentlich nicht hin, weil das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Level, muss wie ein Abstinken im Vergleich dazu aussehen. Das heißt, Reigns hat irgendwo auch kaum eine andere Chance. Denn das, was Reigns so großartig gemacht hat, war eben die Kombination mit Heyman und diese unglaubliche Inszenierung. Und das ist jetzt nicht mehr da. Und diese großartige Inszenierung, die damals da war, mag auch manches, was Big Dog-mäßig teilweise rüberkam, gar nicht Big Dog-mäßig hat aussehen lassen. Vielleicht sieht das, was früher auch da war, jetzt Big Dog-mäßig noch mehr wie ein Big Dog aus. Also mit Big Dog meinen wir, dass es dann ziemlich peinlich ist, so in Bezug auf den Reigns von 2014 bis 2019 ungefähr, der uns nicht überzeugt hat. Diese Segmente oder diese Big Dog-Effekte einfach intensiver wirken, weil sein ganzes Standing nicht mehr alles überstrahlt. Da fällt sowas dann wieder deutlicher auf, wenn es dann eben nicht so toll ist. Und deswegen hat Reigns gerade wirklich schlechte Karten, weil er eben nicht im Main Event Spot mehr ist, weil Rocky und Cody und derzeit auch eben Cena die erste Storyline geil gespielt und Reigns jetzt on hold ist. Klingt jetzt ätzend, aber vielleicht wäre es für Reigns Momentum besser gewesen, wenn er nach dem gewonnenen Tribal Combat vielleicht Mania hätte ausgelassen. Also das kannst du nicht bringen. Du kannst Reigns nicht bei Mania streichen, wenn Reigns fit ist. Aber er wirkt jetzt irgendwie eingenordet. Gut, das kann man alles wieder gut machen, wenn man entscheidet, dass Reigns irgendwann wieder die allererste Geige spielen wird. Da müssen diverse Faktoren dazukommen. Rocky muss weg sein, Cena muss weg sein und Reigns muss auch vor allen Dingen Zeit und Lust haben. Er ist ja auch auf einem Superstar-Status, der ihm Pausen deutlich häufiger zugesteht, als das früher noch der Fall war. Natürlich kann er dann wieder die allererste Geige spielen, aber ob man es nochmal so speziell hinbekommt wie damals, weiß ich nicht. Derzeit ist Reigns in so ein bisschen Tribal Chief Verwaltungsmodus, finde ich. Er ist der Tribal Chief, er tritt so auf, Heyman hat er immer noch, aber er ist eben jetzt durch Gegner, das klingt jetzt hart, runtergezogen wie Rollins. Punk ist kein Letdown, glaube ich. Also ich sage nochmal, ein Singles Match gegen Punk hätte sich groß angefühlt, sehr groß, Main Event groß. Weiß der Geier, welchen Narren Hunter an Rollins gefressen hat. Also, egal. Ich hätte auch kein Problem gehabt mit Rollins gegen Orton, gegen Owens. Das wäre ein schönes Triple Threat gewesen. Da hätte Rollins auch sogar sehr gut gewirkt als Matchverbesserer. Da wäre Rollins ein Freshness-Faktor gewesen. Aber hier, ich fühle es so gar nicht. Ja, mein Chris, und damit kommen wir rüber zu Raw. Gott sei Dank haben wir das Cena-Segment ja schon fertig. ja, da haben wir dann ja nicht mehr so viel. Ja, bei Raw ist tatsächlich nicht viel mehr zu erzählen. Also wir haben da natürlich die Fehde um die World Heavyweight Championship. Und man hat da jetzt eine kleine Nuance reingebracht. Gab ja so einen kleinen Botch von Jay, als er da über das oberste Seil geflogen ist und hängen geblieben ist. Das hat man irgendwie mit hineingenommen jetzt, wo er ein bisschen ausgerutscht ist bei einem möglichen Angriff gegen Gunther. Und das hat ihn ein bisschen gekostet. Jimmy hat ihn dann gerettet. Und ja, man sagt quasi, ja, jetzt kommt ein bisschen Nerven hinzu vor dem großen Match gegen Gunther und das muss er jetzt wegstecken. Ja. Geile Storyline. Geile Story, ja. Ja. Ich denke, jeder weiß, was wir davon halten. Grundsätzlich, da ist nichts Neues. Man hat sich halt entschieden, A-Town Down Under aufzuopfern für Jay und Jimmy in den letzten Wochen. Kann man so machen, hin und wieder muss man es vielleicht auch machen. Irgendwie schade für Austin Fury und Grayson Waller. Ich glaube, da ist auch potenziell mehr drin. Ist irgendwie bitter, dass die jetzt bei SmackDown weg sind, wo die Tag Team Division dort eigentlich ganz cool funktioniert. Ich habe angesprochen, es gibt so positive Sachen auch, und zwar ist es für mich El Grande Americano. Ein neuer Superstar bei Monday Night Raw wurde jetzt auch offiziell verpflichtet. Jeder hat geglaubt, es ist Chad Gable, aber stimmt nicht. Man hat auch ein Promo-Video da aufgenommen, alles sehr, sehr professionell. Und es gab ein Match gegen Dragon Lee und Leute, das kann man sich anschauen. Das war echt ein verdammt geiles Match. Meine Güte, dass man sowas nicht bei Mania bringt, das war stiff. Das war athletisch, das war Wrestling, die beiden haben sich nichts genommen. Oh Mann, das war echt ein Hammer-Match und zeigte eigentlich auch Dragon Lees verdammt gut im Ring. Und El Grande Americano auch. Ich muss sagen, ich habe von dem vorher noch nie was gehört, aber jetzt ist er bei WWE und wird hoffentlich auch bei Mania eine Rolle spielen. Aber ein junges Talent, von dem man noch nie irgendwas mitbekommen hat. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ja, sehr gespannt. Auf jeden Fall, das war ein verdammt gutes Match. Lyra Valkyrie hat ihre Intercontinental Women's Championship verteidigt gegen Raquel Rodriguez. Auch eigentlich ganz gut. Ich denke, so muss man diesen Titel benutzen, nicht anders. Bayley hat dann irgendwie eingegriffen für Lyra. Zeigt, wo der Weg für Bayley bei Mania hingeht. Wird vielleicht so ein Tag-Team-Match werden. Puha. Ich weiß nicht, ob das ein Mania-Match sein muss eigentlich. Das stinkt nach Pre-Show, aber gut. Dann hat man sich offenbar doch auf etwas geeinigt bei der Women's Division, denn zwar hat Rhea ihre Unterschrift platziert beim Vertrag, aber ich finde das auch mal ganz gut, auch positiv, dass WWE sagt, okay, das geht jetzt nicht, weil dann wird einfach ein Fan über die Barrikaden springen und auch sich darunter verewigen. Und dann ist man schon bei Mania auf der Card. Er hat gesagt, schau, das passt nicht. Aber du hast natürlich ein Rückmatch in deiner Klausel und das bekommst du einfach nächste Woche gegen Io Sky. Die Siegerin tritt dann bei Mania auf Bianca Belair. Ach ja, Bianca, du darfst Special Guest Referee sein. Ich glaube, wir waren uns einig, Singles Matches sind bei Mania einfach besser, vor allem um Titel. Aber ja, irgendwo fände ich es schade, wenn das kein Triple Threat Match wird. Ich glaube, das wäre echt ein geiles Match gewesen. Kann natürlich noch immer so sein, dass da irgendwas falsch läuft. Ich denke nicht, dass man Bianca umsonst als Special Guest Referee da reinbockt. Dann wird es wahrscheinlich irgendwie so einen Fehler geben von ihr. Und dann wird Adam Pearce keine andere Wahl haben, als ein Triple Threat draus zu machen. Ist ja, es eine wird kommen. Ja. Muss glaube ich, auch. Bei den Damen finde ich es auch völlig okay in dieser Konstellation. Bin ich genau, bei dir. Ja. Genau. Ist jetzt, ja, nicht das Beste, aber ich finde, ja, es ist halt was. Für Rhea ist hier auch so ein blöder Zeitpunkt. Bei ihr und Bianca, finde ich, kann man das schon so machen. Vor allen Dingen, weil Rhea derzeit für mich auch, das klingt jetzt komisch, weil wir eigentlich sagen, Mania ist die Zeit der Singles-Matches. Für mich ist bei Rhea derzeit Mania nicht die Zeit der Singles-Matches. Für mich ist Rhea derzeit tatsächlich bei Mania eine Triple-Threat-Workerin. So komisch das klingt. Sie hat das Singles-Storyline-mäßige Standing gerade nicht. Deswegen habe ich da überhaupt gar keinen Stress mit. Also ist das Beste, was drin war, glaube ich. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird ein gutes Match. Also das sind schon wirklich talentierte Frauen da drin. Aber wie gesagt, reicht halt auch nicht für einen Main-Event-Spot. Deswegen sind es wahrscheinlich die Männer. Wir haben schon viel über diese Fehde gesagt. Ich muss sagen, diese CM Punk-Promo fand ich irgendwie komisch. Also ich check den Inhalt nicht ganz, was er sagen will. Also quasi, er ist jetzt ein bisschen so, er hat schlaflose Nächte, weil er nicht wirklich weiß, was jetzt da seine WrestleMania-Geschichte angeht. Kriegt er den Main-Event? Sein eigentliches Ziel irgendwie ist auch, ja, nicht erreicht worden, aber er wird das jetzt mit Seth und Roman klären. Ja, keine Ahnung, also er sagt quasi, dass Seth in seinem Schatten ist und Roman ist ein bisschen angefressen, weil der Wise Man einen anderen Typen wohl bevorzugt. Und er wird beide in Rente schicken, nachdem er sie ja quasi als Shield auch auf die Szene gebracht hat. Keine Ahnung. Ja, vielleicht hat er bei Cena die Promo gehört und hat gesagt, na gut, ich muss jetzt irgendwie komische Sachen erzählen, die keiner mehr versteht, dann mache ich das doch jetzt mal auch. Wenn John das macht, mache ich es jetzt auch. Und dann hat er doch gut delivered. Hat er sehr gut delivered, ja. Also ich glaube, da muss man nichts mehr dazu sagen. Punk, Roman und Seth, die werden, glaube ich, bei SmackDown in London morgen irgendwas machen. Und abschließend Intercontinental Championship. Penta hat zwar gewonnen gegen Bron Breakker, aber via Disqualifikation, weil Dominic Mysterio und Kalito eingegriffen haben. Und dann hat sich auch Finn Balor eingemischt. Und ja, also ich glaube, wir haben ja irgendwie so die Hoffnung gehabt oder angedeutet, Mann, so ein Fatal Four-Way-Match um die Intercontinental Championship, wo du Ludwig Kaiser, Penta, Breakker und noch irgendjemanden mit hineinnimmst, klingt sehr gut. Es werden am Ende wohl andere Konstellation. Ja. Also es sieht wohl ganz nach Dominic Mysterio, Balor, Breakker und Penta aus. Eieiei, okay. Zwei gehören da nicht rein. Sie gehören nicht rein? Zwei gehören da nicht rein, nein. Aber ich glaube, du hast letzte Woche gesagt, ich glaube WWE, hast du das gesagt, dass WWE glaubt, dass sie mit Judgment irgendwie so eine, dass sie das gut machen? Ja. Genau. Und deswegen glauben sie, dass das eine gute Idee ist. Ja, also ich glaube schon, dass WWE glaubt, dass das eine gute Idee ist. Es ist aber keine gute Idee. Nee, man hat die falschen Protagonisten hergenommen. Das tut mir irgendwie leid um Ludwig Kaiser, der irgendwie jetzt komplett draußen ist, nachdem er die Fehde gegen Penta verloren hat. Vielleicht kommt er noch rein und wir haben Fatal Five. Ich hoffe es irgendwie. Aber Balor, ja, ach Mensch. Es tut mir irgendwie weh, weil ich echt ein Finn Balor-Fan war. Aber boah, der stört mich in dem Match. Ja, der ist Dominic, auf Rollins-Niveau noch anstrengender, finde ich. Dominik stört mich nicht mal so, aber den Fluss von Penta und Breakker und auch einem Kaiser, glaube ich, könnte er nicht gehen. Oder wird er nicht gehen können. Nee. Deswegen, ja, keine Ahnung. Aber vielleicht kann er in dem Match gut eingesetzt werden, dass er da das irgendwie ein paar Spot nimmt, so nach dem Motto. Weil dafür könnte er funktionieren eventuell. Ja. Schauen wir mal. Ja, und Finn, ja, weiß nicht, vielleicht packt er den Demon aus, der verliert ja auch immer. Aber gut, das ist auf jeden Fall die Geschichte. Wir haben, das war jetzt Raw, also viel mehr ist da tatsächlich nicht passiert. Es war wirklich eine Hausshow und es ist, wie gesagt, eine Road, die so dahin wälzt irgendwie, aber ja, so würde ich das einfach mal jetzt stehen lassen. Vielen Dank. Eine Ergänzung habe ich noch. Bailey in Street Clothes finde ich einfach klasse. Also das fand ich sah mega aus, wie Bailey in Street Clothes da reingekommen ist. Manchmal fühlt man doch noch, was man dann bei Bailey irgendwie hat. Also es ist natürlich Geschmacksfrage, aber ich fand ihr Street Outfit sah sehr, sehr cool aus. Aber wir sind ja nicht bei fashioninfos.de, sondern bei wrestlinginfos.de. Und damit sind wir für diese Woche auch durch. Ich habe ja eine Grußgarantie rausgeschickt für alle, die auf Spotify sich melden würden. Und das wurde auch aufgenommen tatsächlich. Zum Beispiel der User Nils, der sagte, alles klar, Grußgarantie bei Spotify nehme ich mit. So, und deswegen sei er hiermit auch herzlich gegrüßt. Ich grüße auch Gonzo, der eine sehr coole Begrüßung rausgehauen hat, nämlich Heutzämmer. Das heißt so viel wie Hallo zusammen, könnte ich mir vorstellen, da eher so süddeutsch bis, ja, Heutzämmer, das klingt doch eher bayerisch als österreichisch, Krisch, oder? Ihr sagt doch nicht Heutzämmer, oder? Das wäre mir neu, ja. Tatsächlich. Also nee, das habe ich tatsächlich so auch noch nicht gehört. So, hallo zusammen, heute Zammer. Also fragen wir ihn doch mal, wie Gonzo das meint. Gonzo wollte uns eigentlich für 7.500 buchen, aber für 90 Minuten, ja, das kann er dann gleich vergessen. Da sind nee, wir nur 30. Da sind wir nicht. Ich glaube, 45 haben wir angedeutet. Also 30 oder 45? Also da sind wir noch gesprächsbereit, aber nicht für 90. Entschuldigung. Also wo sind wir denn? Er meint auch, er wird nicht nur eine Halbzeit beim Fußball gucken, deswegen will er die 90. Aber das kann er vergessen. Was er meint, wir hätten seine letzte Nachricht nicht mal geprüft und freigegeben. Das wundert mich, weil eigentlich geben wir jede Nachricht frei. Nochmal bitte nachgucken. Er hat auch gesagt, ein Crowdfunding wollte er für uns rausziehen. Aber das macht er jetzt auch nicht, weil er nur enttäuscht ist. Och Mensch, vielleicht besänftigt ihn der Gruß wieder, sodass er jetzt doch vielleicht ein bisschen versöhnt ist mit unserem Podcast. So, er, Marinho 027 oder nee, Marinho 27 oder Marin H. Ho 27, ich glaube, er wird Marinho 27 ausgesprochen. Er ist zufrieden mit uns, weil wir das John Cena-Segment letzte Woche nicht gefeiert hatten. Er fand es nämlich auch nicht so gut und kann nicht verstehen, dass viele es so großartig fanden. Ja, mal gucken, wie er es diese Woche fand. Wir fanden es ja diese Woche gleich noch schlechter. Dann wird als letztes auf Spotify Sekiro gegrüßt. Kommentar, ihr schafft es immer, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Heieiei, das sind aber mal charmante Rückmeldung, zumal wir, glaube ich, auch ganz häufig nur den Finger und nicht den Nagel treffen, wenn wir zuhauen, also nehmen wir das doch mit. Grüße aus Flensburg, also noch nördlicher als ich, ja, herzliche Grüße dann zurück nach Flensburg. Das war Spotify. Ich habe hier auch YouTube schon geöffnet und da haben wir auch ein paar Kommentare und gegrüßt, sind auf jeden Fall mal Roxy Rockt, sie schreibt oder er, sie es. Toller Podcast. Free Lives meint, ist der beste Wrestling-Podcast. Aber den haben wir auch schon lange nicht mehr gehört, glaube ich. Ne? Free Lives. Free Lives, ja, weiß nicht. Ich weiß Free Lives, der ist aber schon, der ist bekannt, aber ich glaube, er hat lange nicht mehr gepostet. Kam mir bekannt vor, auf jeden Fall. Herzliche Grüße. Meister Proper sei gegrüßt, mich hier. Fatality, Brutality. Ein Mittagessen mit euch hätte mehr Spannung und Story als die diesjährige Road to WrestleMania. Oha! André Wilke, ich brauche kein Mittagessen mit euch. Alles, was ich will, ist ein Beer-Tasting mit Andy. Ja, also das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich werde nächste Woche, wenn die Road schon nicht so richtig Feuer bringt, dann muss ich das eben schön trinken. Ich werde nächste Woche wieder ein Bier-Tasting machen. Ich muss mal gucken, welches Bier ich nehme. Aber ist ja auch schon ein paar Monate her, dass ich mal wieder ein Bier hier getrunken habe. Und ich muss jetzt wirklich zu drastischen Maßnahmen greifen, weil die Road uns nicht so richtig kickt. Ich trinke jetzt wieder mal ein Bier. Vielleicht wird es dann besser. Wahnsinns, welche Konsequenzen Triple H da jetzt hervorgerufen hat. José Jack Mourinho sei gegrüßt, er hat mit einem ordentlich langen Post, hat sich da über die sämtlichen Storylines quasi dazu gemeldet und auch er fand positiv den Neuankömmling El Grande Americano, deswegen liebe Grüße. M.G. Also wie immer Respekt und großes Lob, ist ein Fixtermin, hat bei mir nachgefragt, ob es einen Rabatt gibt für einen Landsmann aus Österreich. Und nachdem er das Schnitzel zahlt, habe ich einfach frech gesagt, ja, 10% kriegt er. Finde ich in Ordnung. Ja, würde ich auch sagen. Pasi Hasi hat eine Idee für uns, bei Vox oder RTL anfragen, ob man für 7.500 € im First Date Restaurant in Köln essen darf, wir uns dort zum ersten Mal sehen und da im TV dann einen Podcast gemeinsam aufnimmt. Also, Ja, das ist doch mal negativ. eine Idee. Negativ. In Trash-TV, keine Ahnung, in Trash-TV-Kneipen lasse ich mich nicht blicken. Da müsste man schon hier im Ritz was klar machen. Aber nee, nee, nee. Oh, das wäre frech. Also das wäre hui. Ja, das war auf jeden Fall YouTube. Vielen lieben Dank. Und ich habe keine Bots erkannt irgendwie. Die Bots sind weg. Entweder sie tarnen sich gut oder sie sind weg, aber ich glaube, sie sind wirklich weg. Ja. Denn alle die, die im Moment schreiben, sind uns entweder bekannt oder sehr menschlich. Also das wirkt so unbottig, weil sie auf den Podcast eingehen und nicht, Rollins ist ein guter Wrestler oder irgend so ein Zeug. Die Story mit Cena ist ja unglaublich. Das hätten wir ja nie erwartet, dass das nochmal. Also irgendwie. WWE hat die Bots zu Hause gelassen oder YouTube hat gute Bots-Abfänger mittlerweile drin. Faszinierend, ja. Nee, wir bleiben also unter uns Userinnen und User und freuen uns sehr auf nächste Woche. Vielleicht nimmt die Road ja auch noch mal richtig Fahrt auf. Also man muss ja auch an Wunder glauben. Vielleicht beehrt uns Rocky und keine Ahnung und dann turnt vielleicht doch noch Cody zum Heel. Das wäre ja putzig. Aber ne, ich glaube, wir werden uns jetzt durchverwalten. Aber Chris, ich glaube, wir bleiben guter Dinge. Deswegen hast du die Schlussworte, um Euphorie zu verbreiten. Und dann machen wir einen Deckel drauf. Ja, vielen Dank. Euphorie, weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber ich kann mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuhören, für die Kommentare. Und eines sei auf jeden Fall gesagt, irgendwas werden wir auf jeden Fall erleben noch, was gesprächsbedürftig sein wird. Also die WWE wird da sicherlich nochmal was abliefern, in welcher Hinsicht auch immer. Und spätestens bei Mania passiert ja auch immer etwas. Also können wir uns auf jeden Fall auf etwas freuen. Vielleicht auf den 17. Run von Cena, wo er dann seinen Titel gegen Ric Flair aufs Spiel setzt für die 18, damit Rick wieder in Führung geht. Alles ist möglich. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall drauf, mit dir drüber zu sprechen, mit euch zu interagieren. Deswegen wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Bleibt auf jeden Fall gesund und freut euch auf das Biertasting mit Andy. Ja, ich sage auch ganz herzlichen Dank für das freundliche Feedback. Und ja, Chris und ich bleiben auf jeden Fall ja bei der Stange sozusagen. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Bleibt ihr auch fröhlich, genießt die Road, wenn sie euch gefällt, und sagt uns sehr gerne, wenn sie euch nicht gefällt. Wir sind für alle Reaktionen wie immer dankbar und sagen in diesem Sinne, bis nächste Woche, machtet gut, tschüss. Ciao.